gorgeous. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wie, von wem und wann wird eigentlich der Nachfolger von Harald Juhnke gewählt? Rätsel, Fragen, Fragen, Fragen. Ich habe den heutigen Nachmittag, seitdem weißer Rauch aus dem Petersdom gestiegen ist, damit verbracht, hier passende Musik zusammenzutragen, ist mir, denke ich, hoch gelungen. Vier dufte Hamburger Jungs. Jesus ist Skins. Heute stehe ich hier oben und singe dieser Band, die sich nicht ohne Grund Jesus Skinheads nennt. Beste Freunde eines Mannes, Matthäus, Markus und Johannes, geben meinem Leben einen Sinn und seitdem bin ich Jesus Skin. So, Kinder, was macht man jetzt? Machen wir hier eine Papstsendung und tendenziell eher nicht. Wobei, ich fände es ja ganz schön, wenn jetzt vielleicht mal theologisch geschulte, kirchlich engagierte junge Menschen hier anriefen und mir mal die katholische Welt, wobei die ist ja als Ostler ja so unvertraut nicht, die Katholiken, die haben ja oder ihr Zentralkomitee, damit kenne ich mal eigentlich aus, erklären würden. Wäre schon ganz interessant, wenn jemand, der eher seine Bedenken hätte, was den neuen Papst, den Kollegen Ratzinger betrifft, anriefe und vielleicht noch jemand, der eigentlich denkt, besser hätte man es nicht machen können. Ratzinger ist der Richter, der wunderbar Bayer, spricht Deutsch, ein Auskenner, die Inquisition an der Macht, irgendwie sowas. Also wenn ihr da ein Verhältnis zu habt oder halbwegs Ahnung, sag mal sowas wie Theologiestudenten oder ganz junge Pfarrer, ich sehe da überhaupt gar nicht durch. Immer knochentrockener Atheist, immer knochentrockener Atheist. Ich kriege ja praktisch ein schlechtes Gewissen, wenn ich Gott sei Dank sage, weil ich denke, meine Überzeugung zu verraten, mache ich hin und wieder. Trotzdem sage ich schon mal gerne Gott sei Dank, aber dann eben ist nicht so gemeint, wie ja natürlich, wenn ich guten Tag sage, ist ja meistens auch nicht so gemeint, dass man die Leuten jetzt wirklich... Egal wie, ich will jetzt ja nicht übertreiben. Ihr ruft hier die Nummer an, wenn ihr jetzt entschieden, aber auch argumentativ sicher Gründe anführen könnt, warum ihr Ratzinger nicht gut findet. Oder wenn ihr davon überzeugt seid, die beste Papstwahl seit Johannes Paul II. Also praktisch seit Lebenszeit, könnte man sagen. Hier ist die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So. Dann würde ich vielleicht mal in der Zwischenzeit noch eine heitere Musik... Also wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr denkt, ihr seid so halbwegs... Ist jetzt Blödsinn, hier irgendwie anzurufen. Das funktioniert ja überhaupt nicht, wäre total bekloppt. Aber jemand, der sagt, pff, richtig, ist genau der Papst? Oder wäre doch irgendwie schwarzer Papst. Lieber. Wobei, Das hilft ja jetzt auch nicht so ohne weiteres. Schwarzer Papst ist ja auch nicht unbedingt eine Lösung, wenn man... Und da, Kinder, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Da bin ich ja dann doch wieder präzise. Schwarzer Papst, haben ja viele gehofft. War aber klar, dass es keiner wird, aber das ist die Lösung aller Fragen auch nicht unbedingt, wie gewissermaßen Fanny van Dan schon weiß. So, von euch erwarte ich jetzt Papstkontroversen und hier sagt nochmal Fanny van Dan, dass es... Naja. An allem sind die Männer schuld, Machos meistens weiße, sie sind voll verantwortlich. Dann mach ich nochmal hier, einen Anruf. Kinder, so ist es nicht, dass ihr euch jetzt hier vor eurer Verantwortung drückt. Also die, die keine Ahnung haben, das ist der Aufmerksam von euch, dass Leute, die keine Ahnung haben, hier heute ausnahmsweise, also auf Aufforderung hin auch, nicht anrufen. Ich würde aber trotzdem darauf bestehen, vielleicht finden sich doch Leute, die... Ah, also jetzt nicht so super Ahnung, man muss jetzt nicht bibelfest, total bibelfest sein, aber die eine wirklich innere, engagierte, dafür muss man sich ja, weiß Gott, nicht schämen, auch nicht in dieser Sendung hier, Verhältnis dazu haben. Und die sagen, Mann, ey, aus katholischer Sicht prima 1A, Superpapst, oder eben aus katholischer Sicht, da habe ich meine Bedenken. Das hier wäre die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Also es wird doch wahrscheinlich irgendwie auch Theologiestudenten hier unter den Hörern geben oder sagen wir mal so was Artverwandte, Parteienforscher, Soziologen, Kulturwissenschaftler, Philosophiestudenten, die sich, sagen wir mal, halbwegs im katholischen Denken auskennen und Kriterien hätten, nachdem sie den jetzt aktuellen Papst, der ja, wenn man den Bildern trauen darf und wenn man dem, was in der Zeitung steht und wenn man diesen irren Menschenaufläufen trauen kann, ja durchaus, jedenfalls der alte Schlag bei der Jugend hatte. Ich meine, da latschen da schon eine Million hin, aber hier in der Sendung ist dann keiner, der mal die Welt erklären könnte. Also jetzt mal, ihr lieben jungen Theologen, ihr lieben jungen Philosophen, ihr lieben jungen Gottvertrauenden hier angerufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ich hab den Satz nicht zu Ende geführt. Und dann kommt Fanny van Dan und erklärt, warum jetzt ein schwarzer Papst auch nicht unbedingt die, oder keine Garantie gewesen wäre. An allem sind die Männer schuld, Machos meistens weiße. Sie sind voll verantwortlich für die ganze Scheiße. Siehst du, da denkt man doch irgendwie gleich, naja, das ist quasi über den Papst gesungen. Sie regieren diese Welt, sie haben zu viel Macht. Also auf jeden Fall, vielleicht papstkritisch, aber so könnte man ja denken. Sie haben unseren Planeten auf den Hund gebracht. Gibt es größere Schurken? Die Antwort lautet nein. Doch auch lesbische, schwarze, Behinderte können ätzend sein. Strafeine bei Obi, sie fuhr in ihrem Rollstuhl. Drängelt sich an der Kasse vor und zahlt dann auch noch voll cool. Mit einem 1000-Mark-Schein, sie hatte nur 10 Schrauben. Das würde sich doch ein normaler Deutscher nicht erlauben. Da schimpfte die Kassiererin und alle stimmten ein. Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Draußen auf dem Parkplatz, da fuhr sie mich fast um. Sie sagte nicht Entschuldigung, sie brüllte, bist du dumm? Ich bremse auch für Männer, stand groß auf ihrer Brust. Da hab ich so spontan kein gutes Wort gewusst. Ich hätte fick dich rufen sollen, das fiel mir zu spät ein. Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Natürlich bin ich kein Rassist, ich hab vorm Kopf kein Brett. Die meisten lesbischen, schwarzen Behinderten sind alle furchtbar nett. Man sieht sie viel zu selten in keiner Fernsehshow. Nicht mal in der Lindenstraße, ich weiß nicht wieso. Geht dieses Lied noch weiter? Die Antwort lautet nein. Doch auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Fanny van Dann. Kinder, sagt man, der Katholik ist ja scheu wie eine Frau, muss ich hier merken. Nachdem wir nach ich jetzt quasi im letzten Quartal 3 Frauensendungen am Stück gemacht habe, um mal hier ein bisschen die Atmosphäre der Sendung zu verändern, bin ich jetzt kurz davor, hier jetzt mal, sagen wir mal, 4, 5 reine, lupenreine, saubere, pure Katholikensendungen zu veranstalten. Der Theolog, der Theolog, der traut sich nicht. Muss doch Theologen geben, oder? Die auch Radio hören. Muss doch Theologen geben, die Fritz hören. Muss ja wahrscheinlich auch. Wenigstens um der Fratze, der bösen Moderation ins Ohr zu schauen. Auch Theologen eben, die Sprechfunk hören, oder? Mann, Kinder, ruft da mal an. Ihr müsst da keine Scheu davor haben. Also gerade der theologische bildete junge Mensch ist doch total eloquent und lässt sich natürlich nicht über den Tisch ziehen, oder? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, das war jetzt die Telefonnummer nochmal. Meine, die theologische Telefonnummer. Und jetzt haben wir zumindest 2 Spezialisten, die guten Willens, aber alles andere als Spezialisten sind. Georg? Absolut, ja. Und Bastian, oder? Ja, hallo. Ja. So, Ahnung habt ihr keine, aber eine Meinung nehme ich an. Genau, also Papstauskenner sind wir jetzt nicht. Ja. Genau. Aber wie kann man denn immer eine Meinung haben, ohne Ahnung zu haben? Ich meine, ist natürlich auch total. Ein bisschen Ahnung hat man immer, ne? Naja, sicherlich. Sicher, meint er? Also, ich weiß nicht, ich bin schon durchaus gläubig, würde ich sagen, aber so. Ja, hier, mir stürzt hier gerade irgendwie alles ab, deswegen. Ja. Ja, genau. Überall dasselbe Problem. Was wollte ich? Achso, ich nehme aber an, dass ihr beide jetzt wahrscheinlich eher nicht so direkt Papstfreunde sind, oder? Genau. Ja, Freunde nicht. Aha. Ja. Weil es wäre natürlich jetzt dann schön, wenn ihr quasi totale Papstfans wärt, oder? Oder wenn wir beide unterschiedliche Meinungen oder wenn ihr wenigstens auch lustig werden. Ja, genau. Weil wenn jetzt Bede, dann sagt doch mal eure Bedenken, was jetzt Ratzinger als neuen Papst betrifft. Na, dann fangen wir an, Georg. Na gut, also ich sehe das mal so, ist ja mal ganz schön, dass mal ein deutscher Papst da ist. Wieso denn bitte? Wozu braucht man denn einen deutschen Papst? Wir hatten halt noch nie. Doch, vor 500 Jahren. Na gut. Ja, aber der war nicht. Ja, und sag mal, waren die letzten 500 Jahre etwa bloße Scheiße? Die waren doch teilweise total prima. Naja, war auch nicht, da jede Menge Mist passiert. Aber dazu würde ich noch sagen, dass ich lieber einen anderen Papst gehabt hätte. Aber sag mal, jetzt noch mal kurz, warum kann man denn immer stolz sein, dass ein Deutscher ein Papst ist? Also mir geht irgendwie man am Arsch. Man ist doch immer stolz, wenn echt ein Deutscher irgendwas geschafft hat. Na, ob man nur das vertritt, was er gemacht hat. Also nee, ich finde immer ganz schrecklich, wenn die Fußballweltmeister sind zum Beispiel. Beckenbauer kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Da würde ich mir irgendwie eine schwarze lesbische Behinderte wünschen. Naja, wirklich. Und selbst wenn die Scheiße wäre. Wäre allemal besser. Apropos, wo du gerade nochmal bei dem Lied warst, kannst du nochmal sagen, wo die Fanny-Ausstellung endlich war, diese Bilder? Na, Oranienstraße 36. Okay, alles klar. Das ist tief im Westen. Nee, ist nicht tief, ist untief im Westen. Es direkt quasi unter der Oberfläche, unmittelbar hinterm antifaschistischen Schutzwall eigentlich. Ja, okay, gut. Genau, so. Ja, soll ich da mal meine Meinung dazu sagen? Ja, sag mal jetzt mal deine Meinung dazu. Also ja, ich finde es eher wenig gut, als die heute erfahren habe, naja, war ich ziemlich enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ich hatte doch gehofft, dass die Kirche im Prinzip aus ihrer konservativen Stellung mal rauskommt. Ja, aber wieso denn? Also hast du gedacht, die wählen keinen Papst oder was? Nein, nein, doch nicht, aber also, ich war einer von den Vertretern, die du vorhin genannt hast, die für einen lateinamerikanischen Papst gewesen wären. Ja, ich auch. Ach so. Ja. Und, weil da sind ja auch die meisten Katholiken. Wobei, da sind aber die... Ja und? Man, ja, aber die Kirche ist doch keine demokratische Einrichtung. Nein, nein, aber die muss man doch. Ich finde, ich hätte es toll gefunden, wenn Papst zum Beispiel aus Brandenburg gekommen wäre, aus dem kleinen Ort Lenin. Ja, dann hätte man sagen können, der aktuelle Papst ist Leninist und das passt irgendwie. Ja. Aber mir geht es halt um diese konservative Einstellung des schon von Papst Johannes Paul, das fand ich schon teilweise ziemlich übertrieben, eben diese Einstellung. Die aber warum hat er denn so viel Fans gehabt? Der hat doch total viel Fans gehabt. Ja, weil er ja auch in einer gewissen Weise revolutioniert, aber war halt immer noch mit seiner konservativen Stellung. Also. Aber inwiefern die Kirche revolutioniert? Naja, ich würde ja sagen, er hat schon viele, also zum Beispiel erst er hat zugegeben, dass die Erde eine Kugel ist. Erst er hat es von der Kirche die Stellung bestätigt, das habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, sag mal, und davon sind dann total Millionen von jungen Menschen sind Fan von jemandem, der zugibt, dass die Erde eine Kugel ist. Ja, na, ich würde sagen, dass es sehr beeindruckend war, dass er ein Reisepapst war, also so viel gereist ist eigentlich keiner so. Und er hat auch immer gesagt, dass wir die Zukunft sind, also die Jugend. Und er hat da schon ziemlich viel aber drauf vertraut. Selbst das stimmt doch nicht, dass die Jugend die Zukunft ist. Die alten Menschen sind die Zukunft. Ja, nicht. Jedenfalls in Europa oder in Deutschland, Mitteleuropa. In den reichen Ländern sind die alten Menschen die Zukunft. Mhm. Weil es ja keine Kinder mehr gibt. Ja. Aber das lässt man sich natürlich als junger Mensch gerne sagen, dass man die Zukunft ist, oder? Ja, natürlich. Selbst wenn es nicht stimmt. So, ihr hättet euch einen lateinamerikanischen Papst gewünscht. Also ein Schwarzer wäre auch nicht schlecht gewesen mal. Ja, aber da waren ja nicht so von den, was man da so an den Kardinälen gesehen hat, so viele schwarze Kardinäle waren ja nicht dabei, wa? Nee, waren meistens Italiener und so. Ja. Naja, so wie zu Jute, so sieht es aus, wie zu Jute Tradition ist eben in Rom, dass Päpste durchaus Italiener sind. Jo. Denn danke ich euch beten mal für euren Anruf. Mhm. Ja. Aber ich meine, guten Willens wart ihr. Jo. Das ist schon mal, ja, und habt euch irgendwie präzise zum Thema verhalten. Da bin ich dann doch stolz auf euch. Ja, und habt ihr halt einen besorgt, der die Leute reinstellt, damit nicht wieder so viele Ja, genau, da wird dann irgendwie richtig. Naja, das ist hier mein Schweizer Gardist, Matthias Kerkhoff, der steht furchtheischend quasi vorm Tor mit so helle Barde, Busch am Helmchen und ein Speer und lässt nicht jeden rinnen. Ja. Ja. Aber sag doch mal, seid ihr kirchlich? Geht ihr in die Kirche? Also ich schon. Ich gehe auch hin und wieder. Immer mal ein bisschen Weihnachten, ein bisschen Ostern, nein, oder? Nein, nicht so. Also schon häufiger. Echt? Ja. Wie oft denn? Naja, so, weiß ich nicht, einmal im Monat würde ich sagen. Ich spiele halt Gitarre in der Kirche und dadurch bin ich da relativ und spiele halt relativ oft an irgendwelchen Gottesdiensten mal ein paar Lieder mit. Spielst du wenigstens E-Gitarre? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Normale, also Western-Gitarre. Na komm, jetzt hit nie so an, Western-Gitarre. Warten immer, wenn du spielst, dann reitet da einen. Nein, so nennt man die halt. Fanny spielt auch Western-Gitarre. Nennt man die nicht Konzertgitarre? Na, so Western-Gitarre, die so eine komische, einfache, so eine Holzgitarre praktisch? Ja. Konzertgitarren haben keine Stahlseiten, das ist der Unterschied zwischen Konzert und Western-Gitarre. Ach so, also du meinst einfach praktisch eine Holzgitarre mit Stahlseiten. Genau, und zum lustigen Ausschnitt an der Seite. Wieso so ein lustigen Ausschnitt an der Seite? Normalerweise sind ja Gitarren, keine Ahnung, die klassische Gitarrenform, und bei Western-Gitarren ist so ein, an einer Seite so was ausgeschnitten. Ah ja. Und dann besser greifen. Ah so. Ja. Weil der Western-Gitarrenspieler nicht so ein bisschen ungeschickt ist eher. Nö, es hängt einfach damit zusammen, dass man besser an die unteren Bünde kommt. Ich danke euch sehr für euren Anruf und würde jetzt gleich mal einen Song spielen, der sich wahrscheinlich ungefähr so anhört, wie wenn Bastian an der Gitarre ist, oder? Na, jetzt bin ich gespannt. Pater Perne, kennst du den? Nö. Kennst du nicht? Sag mal, da muss ich euch, die ihr in die Kirche geht, als Nicht-Kirchengänger die großen kirchlichen Liedermacher hier zur Kenntnis bringen. Okay. Pater Perne, mit einem Song, der heißt aber nicht, eigentlich müsste heißen, ich nehme die Western-Gitarre zur Hand, aber bei Pater Perne heißt es einfach nur, ich nehme die Gitarre zur Hand. Okay. Okay. Mach's fein. Vielen Dank für euren Anruf. Ja. Tschüss. Tschüss, Sikowski. Ciao, tschö mit Ö. Hier kommt Pater Perne und ich wollte heute eigentlich keine Papstsendung machen, aber jetzt machen wir hier doch eine Papstsendung. Also jedenfalls bis mal dann doch jemand irgendwie, sagen wir mal, theologisch theologisch halbwegs abgesichert hier in der Sendung anruft. Hier ist nochmal die Telefonnummer. Da lasse ich mich jetzt nicht von abbringen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau. Jetzt kommt Pater Perne. In der Leitung ist schon Birne. Birne. Birne, der jetzt behauptet irgendwie, also hui, hui, hui, hui. Das machen wir dann aber alles nach dem Kurzinfo und Tobi, wenn der noch, mal kicken, wenn der überhaupt noch kann. Tobi, kannst du noch? Natürlich. Gut, ja, dann halte aus und warte und mach dir zwischendurch Gedanken. Nicht, dass es so peinlich rüberkommt. Okay. Ja, ja, ja. Bleib schön in der Leitung. Genau. So, ich drücke mal auf Hold. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Schwupp. Ja, ist aber noch da. Birne, muss ich mich mal aufhören. Wissen Birne? Ja. Du machst ja jetzt auch erstmal noch Gedanken. Ihr seid nach dem Fritz-Info dran, ne? Klar? Gott sei Dank. Ja, und aber nicht. Richtig. Aber was präzises. Und jetzt hier nicht so rumprollen, so spandaumäßig oder was das war. Okay. Ja, das war schon richtig. Ja, ja, gut. Auch bei uns hier. Aus Spandau? Bitte. Na ja, da kommt nur Stutet, würde ich mal sagen. Jedenfalls ein Papst nicht. Haha, dann kommt ja eher aus Berlin. Ja, genau. Spandau ist ja praktisch das, was Bayern in Deutschland ist, wa? Genau. So ein bisschen abseitig irgendwie. Genau. Wir haben das ganze Land hier regieren. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Okay, so, jetzt die beiden sitzen in der Warteschleuder. Und jetzt haben wir mal hier die theologisch präzisen mal ran an die Leitung. Die Telefonnummer wurde eben durchgesagt. Wir hören jetzt mal Pater Perne. Zur Hand, die Finger berühren die Saiten und mit ihrem ersten Akkord nimmt sie alle Sorgen mir fort. Die Straßen sind endlos und weit, sie führen durch Tage und Nächte und mit ihnen eilt hin die Zeit. Schneller oft als ich es möchte. Ich nehm die Gitarre zur Hand. Die Finger berühren die Saiten und mit ihrem ersten Akkord nimmt sie alle Sorgen mir fort. Der Zug rollt hinein in die Stadt. Menschen verweilen, auch mein Weg ein Ende nun hat. Für Stunden vergess ich das Eilen, ich nehm die Gitarre zur Hand. Die Finger berühren die Saiten und mit ihrem ersten Akkord nimmt sie alle Sorgen mir fort. Die Menschen, sie schauen zu mir her, sie warten und ich soll nun singen, und alles wird plötzlich so schwer. Nur suchend die Lieder erklingen, ich nehm die Gitarre zur Hand. Die Finger berühren die Saiten und mit ihrem ersten Akkord nimmt sie alle Sorgen mir fort. Und dann ist der Abend vorbei, die Menschen verlaufen sich wieder, sie gehen und summen dabei, die Herzen voll Freude und Lieder. Ich nehm die Gitarre zur Hand, berühren die Saiten und mit ihrem ersten Akkord nimmt sie alle Sorgen mir fort. So, das war Pater Perne und hier ihr Schwupp. Wenn Fritz in Falkensee, dann 102,6. 102,6. Fritz Info. Um 2.32 Uhr, das Wetter nachts locker bewölkt oder klar. Es wird mit 3 bis minus 1 Grad ziemlich kalt. Morgen viel Sonnenschein, bei allerdings nur 8 bis 11 Grad, aber eben deutlich kälter. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Der deutsche Josef Ratzinger ist das neue Oberhaupt der katholischen Kirche, also der neue Papst. Der 78-Jährige wird den Namen Benedikt XVI. Tragen. Aus Rom berichtet Stefan Tröntle. Es ist die Sensation für Deutschland. Zum ersten Mal seit 1523 sitzt wieder ein deutscher Papst auf dem Heiligen Stuhl. Um 17.50 Uhr hatte weißer Rauch über dem Dach der Sixtinischen Kapelle das Ereignis angekündigt. Die Menschen begannen zu jubeln, auch wenn es noch eine Viertelstunde dauern sollte, bis die Glocken des Petersdoms bestätigten, dass die 115 Kardinäle tatsächlich einen neuen Papst gewählt haben. Nach gut 50 Minuten trat dann der Protodiakon des Kardinalskollegiums, Jorge Arturo Medina Esteves, auf die Loggia des Petersdoms, begrüßte die Menschen in mehreren Sprachen und verkündete das Habemus Papam. Wir haben einen Papst. Papst Benedikt XVI. Wird am kommenden Sonntag mit einer großen Messe auf dem Petersplatz in sein Amt eingeführt. Eine der ersten Auslandsreisen des neuen Papstes wird nach Köln führen. Dort findet im August der katholische Weltjugendtag statt. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Schaar, hat mehr Zurückhaltung bei der Speicherung von Daten gefordert. In seinem in Berlin vorgelegten ersten Tätigkeitsbericht warnte Schaar davor, dass moderne Technologien es immer besser ermöglichen, den Einzelnen heimlich zu überwachen. In Erfurt wollen Schüler des Gutenberg-Gymnasiums 3 Jahre nach dem Amoklauf wieder in ihr Schulhaus zurückkehren. Das hat die Direktorin heute angekündigt. Die Schule war nach der Tat aufwendig saniert und umgebaut worden. Vor fast genau 3 Jahren hatte dort ein Schüler 16 Menschen und sich selbst erschossen. Die Eisbären Berlin sind erstmals deutscher Eishockeymeister. Im dritten Spiel des Playoff-Finales gewannen sie gegen Mannheim 4:1 und sicherten sich damit den Titel. Im Halbfinale des DFB-Pokals spielte Werder Bremen gegen Schalke 1:1 Endstand, das heißt jetzt 2x15 Minuten Verlängerung. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Rago und dem Autobahnkreuz. Verlorene Ladung, der linke Fahrstreifen ist blockiert, dort liegt eine große Kiste. Bitte nicht drüber fahren und Vorsicht. Das ist spitze, war ein deutscher Papst und die Eisbären sind Weltmeister. Hm, ja. Deutscher Meister sind die, Mann! Die erste Fritz-Ei-Party. Ein voller Erfolg. Jeder kann hinkommen und so seine MP3s abspielen. Scheißegal, was für ein Style. Wir wollen hören, was andere hören. Ich find's total cool. Coole Musik. Finde ich total cool, das Konzept. Und deswegen Fritz-Ei-Party, die zweite. Ihr bringt eure digitalen Musikplayer mit eurer Lieblingsmusik in den Fritz-Club. Ihr bildet zu zweit ein DJ-Team. Ihr bekommt eine Viertelstunde Zeit und bestimmt, wonach die anderen tanzen. Die zweite Fritz-Ei-Party. Die Party für MP3s zu Musik. Ihr seid die DJs. Kommenden Freitag ab 23 Uhr im Fritz-Club im Postbahnhof Berlin. Und im Radio? Dreiste Musik. Fritz. Ja, dreiste Musik mag ja stimmen. Jetzt kommt eine Musik, die eigentlich eher so ein bisschen den ideologisch-geistigen mentalen Hintergrund von einem der beiden folgenden Anrufer klären soll, damit man es irgendwie einsortieren kann. Da war einmal ein Starkner, der sehr viel auf sich hält. Der ging in eine Kneipe ins Falkenhagener Feld. Dort wollten sie ihn beschubsen, da er schon reichlich trank. Doch haben sie ihn eingeladen, weil er so lustig sang. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, ein original Berliner Kind. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Ein wunderhübsches Mädchen direkt aus Haselhorst ging gerne in die Pilze, in unseren schönen Forst. Sie hat auch viel gefunden in jenem großen Wald. Heute ist ihr kleines Baby schon 14 Tage alt. Und es ist Spandauer, ein echter Spandauer, ein original Berliner Kind. Ja, es ist Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. In Gato und in Klado am Wochenende man ist, da gibt es auch noch viel Zeug, hier riecht es noch nach Mist. Mist schwimmt auch in der Havel, doch das wird übersehen. Ich hab schon drin gebadet und fand es wunderschön. Denn ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original Berliner Kind. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Ein Mann aus Hakenfelde, der hatte eine Frau. Sie war von seinem Gelde die ganze Woche blau. Er war nicht auf den Kopf gefallen und hat auch nicht gepennt. Drum hat er sich so schnell es ging von diesem Weib getrennt. Denn er war Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original Berliner Kind. Ja, er war Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Jetzt fährt auch schon die U-Bahn bei uns in Siebenstadt. Das ewige Gebuddel, das hatten alle dann. Wo sie nun endlich fertig, find ich sie wunderschön. Weil jetzt auch noch mein Spandau von unten ist zu sehen. Denn ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original Berliner Kind. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Wo Wald und Wasser reichlich sind. Joachim Sommerfeld hieß die Band, die diesen wunderbaren Song gesungen hat. Ja, das wäre doch toll, wa? Wenn der neue Papst aus Spandau gekommen wäre, dann hätte ich aber 1A die Spitzenillustrationsmusik dazu. Ein Song über Marktl. Gibt's, glaube ich, nicht. Der kommt aus Marktl. Ich habe vorhin laut die ganze Zeit im Fernsehen gesehen. Und zweimal den Bürgermeister, der sich das ein oder andere dann doch davon verspricht für seinen Kaff, dass er, wobei man muss sagen, irgendwie, ich habe den Bürgermeister gesehen, so ein Fernsehschwenk über Marktl. Jetzt schien mir dann doch recht verständlich, dass Ratzinger im Alter von 2 Jahren die Beine in die Hand genommen hat und sich eine neue Heimat gesucht. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Irgendwie hat Birne unglücklicherweise aufgegeben oder ist rausgeflogen. Und Birne ist ja, Kenner werden nicht wissen, Leute, die im Theologischen beheimatet sind, werden wissen, Birne ist eigentlich einer der Vatikan-Astrologen. Insofern würde ich mich freuen, wenn er nochmal anriefe. Birne, vielleicht kannst du nochmal anrufen. Meine Schuld war nicht. Ist nicht so, dass ich dich jetzt praktisch hier quasi rausgeworfen habe, sondern das ist praktisch so passiert. Also an mir lag's nicht. Ruf doch bitte nochmal hier an. Und ansonsten würde ich, also jetzt wirklich aus Trotz, weil wenn jetzt hier definitiv kein Theologe anruft, dann machen wir hier bis zum Abwinken, bis in den Spätherbst hinein, eine katholische Sendung nach der anderen. Dann merke ich, da gibt's offensichtlich ein Defizit, was die Fritz-Hörerschaft betrifft, oder zumindest die Sprechfunk-Hörerschaft betrifft. Und da bin ich dann doch schon jetzt, ja, Messias-mäßig wäre jetzt übertrieben, aber da will ich dann doch irgendwie den Heiden den rechten Glauben beibringen und denke, Mann ey, Jungtheologen Berlin-Brandenburgs, Jungtheologen, Jungkatholisch-Denker, ihr solltet eigentlich hier anrufen, denn man kann schon sagen, ey, das ist praktisch, das ist eure Sendung. Warte, hier. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Weil manchmal, also weiß ich, dass es da wahrscheinlich eine bestimmte Form von Misstrauen gibt, was sich einbildet, berechtigt zu sein. Stimmt aber nicht. Finde ich sehr schön, wenn jetzt mal hier wirklich theologisch Gebildete mit quasi mal mit einem Heiden diskutieren. Und dann richtig mal zeigen, dass sie mehr wissen. Wäre 1A. Also von daher finde ich irgendwie theologisch gebildete junge Menschen, Katholiken dieser Welt, ihr Christenheit, Es ist vielleicht eine Herausforderung, aber das ist eben eine Herausforderung. Der sollte man sich doch stellen. Also das reicht ja nicht nur, das ist ja sowieso total verbreitet. Die Nazis bomben immer unter sich, die Antifa bomben immer unter sich, die Attackler bomben immer unter sich, Christen immer unter sich, Katholiken jetzt mal als verschärfte Form von Christen auch immer nur unter sich. Nee, man muss rausgehen. Man muss mit den anderen diskutieren. Ja, also bomb, ey, komm, Katholiken, hier, das ist eure Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und zur Not würde ich nachher sagen, ich habe jetzt jede Menge irgendwie christlich thematisch grundierte Musik mit. Zur Not würde ich nachher vielleicht nochmal, um mich zu erklären, das wunderbare Lied Ich bin der Jürgen spielen, damit ihr auch wisst, also insbesondere die, die Sendung jetzt nicht so häufig hören, damit ihr auch euch ungefähr eine Vorstellung, ein Bild ungefähr machen könnt von mir. Ansonsten ruft doch mal an und erklärt mir bitte mal den Papst und erklärt den Hörern den Papst und erklärt mal, aber fundiert, klar, ausgebildet, wissend, präzise, warum der neue Papst toll ist oder eher untoll. Ich weiß jetzt nicht, also oder nicht so toll oder ein Kompromiss oder weiß ich was. Eben ein Übergangspapst. Vielleicht kann ich mal jetzt, muss man ja nicht immer ihren Kirchenredakteur vom RBB anrufen. Da gibt's doch irgendwie Hörer, die auch Auskenner sind, oder? Früher hieß es, aber das ist jetzt natürlich auch wieder Lenin, hieß es praktisch die Weisheit der Massen, auf die ich ja eigentlich immer setze. Ey, Massen, jetzt ruft doch mal hier, also jetzt katholische Massen, katholische Bildete, christliche Bildete, Katholen, kritische Katholen, Fan-Massen, ruft doch mal jetzt, das ist ja praktisch eure Nummer. Wartet, ich rufe die Telefonzentrale an, drüben an der alten Eiche, hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, Tobi, du bist jetzt hier aber auf Leitung, oder? Ja, ja. Ja, das ist super, aber Birne hat aufgegeben. Und die anderen sowieso, ey, du merkst, also man merkt hier, man hat es mit einem ungebildeten Heidenpublikum zu tun, das ist schon irgendwie deprimierend. Ja, Birne ist da. Hallo, ach, Birne ist da. Ja, das ist doch schön. Ja. Kennst du eigentlich Joachim Sommerfeld? Ja, ich bin spannender. Nee, kenne ich nicht, aber das ist aber irgendwie das, ganz lustig. Ja, natürlich, klar, der ist aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ja, wahrscheinlich. Und, ja, wahrscheinlich. So. Ja, ich wollte was zum Papst sagen. Soll ich euch mal sagen, wie deprimierend das ist? Ich will ja, hier über nee, was weißt du? Na, dass er deprimierend ist. Nein, Birne, du bist viel zu schnell. Du weißt aber nicht, was deprimierend ist. Dass wir heute eine Papstsendung machen. Nein, ja, naja, das kann, nö. Das ist wichtig, finde ich. Dass ich ein bisschen was weiß über den Nein, Papst. Nein, ich muss mal hier auch stärker missionarisch tätig werden. Man ist ja in den Medien, die, also sagen wir mal, diese Missionarsstellung im Radio oder im Fernsehen, die ist ja völlig verloren gegangen. Also, dass man einfach sagt, man will den Leuten was beibringen. Naja. Man will, sondern, ey, immer den jungen Menschen zum Munde reden. Aber nicht mit mir. Und wenn nicht, wird eben überhaupt gar nicht geredet. Stimmt. Genau, Tobias. Hallo. Ja, ah, nee, Tobi, oder? Tobias. Ach, thanks, egal. Aber eigentlich Tobias, oder? Ja, eigentlich. Ist ja aber auch eher ein christlicher Name. Wo kommt der überhaupt her, Tobias? Naja, Mann, aus der Bibel. Ach so. Oh, Birne. Ja, Birnen werden dann eher erwähnt in der Bibel. Ja. Das sind immer Pfirsiche, Mandeln, so Sachen. Aber nicht oder Äpfel. Birne oder Äpfel. Aber ja. Birne. Ja, halt, früher gab es ja noch ja keine Birnen. Oder ich meine, ohne Herausforderung für Bibelfeste. Ob es vielleicht nicht doch eine Birnenerwähnung in der Bibel gibt. Nein, ich möchte mal im den alten, Tobias im Alten Testament. Nein, jetzt wollen wir erstmal, jetzt will ich hier erstmal klären, wer jemand jetzt eine Bibelstelle findet, ein Alttestament, wahrscheinlich ihr Altes Testament, wo eine Birne vorkommt, hier Warte, anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Na ja. An der alten Eiche. Also, ich kann da nicht mit dienen. Geduldet ja, das ist mir klar. Jetzt, sei mal ruhig. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So. Alter, ihr habt eigentlich irgendwie so ein Sachwortverzeichnis hinten im Alten Testament? Wahrscheinlich nicht, aber im Internet findet man das, glaube ich, schon. Eine Birnenstelle, wenn es denn eine gibt im Alten Testament. Das würde mich auch freuen. So, Tobi! Ja, ja. Aber dann müsste man jetzt auch wieder rausfinden, wie die Birne eigentlich gezüchtet worden ist oder ob die gleich so von Gott wahrscheinlich auch. Ja, klar, gibt doch Wildbirnen und dann irgendwie zivilisiert. Gibt auch so Wildäpfel, Walderdbeeren und so. Ich glaube, Tobias hat recht, die Birne wurde von Gott erschaffen. Echt? Ja, der meint sich. Aber der Meinung bin ich echt. Ja, ja. Nee, ich meine nicht mich, ich meine jetzt Gott, hoch. Gott kommt aus Spandau, war oder was? Ja, Mann, ja, hör auf. Auf der Havel. Ja, ich bin Spandauer, das ist echt so einer, irgendwie der Song ist von Gott, wenn Sonntag ist. Ja. Und der Picknick macht. Na gut, lass uns jetzt hier richtig diskutieren hier über genau. Benedikt den. Wer ist denn jetzt, wer ist denn er? Also, ich lass mich mal raten, keiner, der so richtig dafür ist, oder? Doch. Birne? Ja, ich zahle auch Kirchensteuer. Und ich will ja, aber nur, weil der irgendwie... Kirchensteuer. Kirchensteuer. Ja, weil wir gerade beim Obst sind, wa? Birne, aber doch nur, weil du jetzt irgendwie das immer noch nicht auf die Reihe kriegst, hast dich da abzumelden, oder? Nee, weil ich nämlich kirchlich auch zu tun habe. Was heißt denn kirchlich? Achso, naja, weil... Denk mal an meinen Job und... Gott ist dein Sponsor, wie Fanny van Danden singt. Ja, genau, Gott ist mein Sponsor. Echt? Ja. Achso, was machst du da? Machst du da mal sauber in der Kirche? Nee, ich arbeite auf Gottes Acker. Ach so, du bist ein Totengräber? Na, weißt du das nicht mehr? Ach so, hab ich schon wieder vergessen. Echt? Hast du die Mente oder was? Nee, aber ich meine, die Totengräber, die ich kenne, die konnten alle wenigstens ein Instrument spielen. Ja, ich kann ja auch ein Instrument spielen. Was denn? Ja, was weiß ich, Percussion, Gitarre. Percussion. Nee, alles. Na, dann greif da mal zur Gitarre und dann spiel da mal was frommelt. Nee, das mache ich jetzt nicht mehr, weil wir haben nämlich jetzt hier 2248, Alter. Na und? Man kann ja Gitarre oder du sollst ja ans Schlagzeug gehen, man kann ja ganz leise Gitarre spielen. So laut wie du sprichst, kann man auch Gitarre spielen, dass sie leiser ist, als du sprichst. Nee, das mache ich jetzt nicht. Doch. Naja, gut. Ach so, Tobi. Nee, ja. Tobi, was hast du denn für Verhältnisse so kirchenmäßig? Naja, eigentlich, also ich bin jetzt nicht so... Nicht so Kirchenfan. Nee, eigentlich tendenziell eher nicht. Aber überhaupt gar nicht. Nee, eigentlich eher nicht. Aber was ich so noch zu dem Pass sagen wollte, ist, und zwar, also ich finde auch so, dass der ziemlich konservativ ist und ja, der so alles. Auch eher so als amtsmüde. Also das, also der, ja, der hat ist halt gerade angefangen, der kann doch ja nicht amtsmüde nicht, sein. Ja, vorhin hat der echt gestrahlt. Klar, der hat sich total gefreut. Irgendwie. Der sieht ja irgendwie schon beim... Mensch, jetzt, Birne, halt doch mal ruhig, lass mal den Tobi jetzt mal rein. Kann nicht wahr sein. Ja. So, dann hat er beim Johannes Paul, der hat er da irgendwie schon einmal irgendwie um ich wollte ja schon mal nach Hause, gebeten, wa? Genau. Der wollte ja irgendwie da eine Pause haben. Ja. Hat mich so ein bisschen verwundert, dass der gerade gewählt wurde. Naja, aber Mann, wenn der 72 ist, jetzt sag doch mal... 77. Jetzt aber, Tobi, sei doch mal ganz ehrlich, du hoffst doch irgendwie nur... Du bist wie alt bist du jetzt, Tobi? Ich bin 14. Ja, du hoffst doch nur, die Schule zu Ende zu machen? Ich bin 40. Dann, jetzt sei doch mal ruhig, ein schönes Leben zu haben und dann aber schnell Rente, oder? Ja. Und jetzt, der ist 77, der ist noch im Amt, der arbeitet noch jeden Tag. Stimmt auch wieder. Wahrscheinlich ist er Sonnabend und Sonntag. Der ist quasi Oberhaupt eines absolutistischen Staaten. Willst du denn im Grunde, also ich meine, andererseits finde ich es doch im Grunde eigentlich eher besser, jemanden als Chef, egal wo, zu haben, der jetzt nicht so unbedingt will, als dass es irgendwie so ein bluthungriger neuer Besen ist, der gut kehrt und nochmal richtig geil auf den Job ist. Oder? Sondern er hat so ein bisschen Distanz, denkt, man könnte schön im Garten Gottes, im Weinberg des Herrn sitzen. Ist er jetzt praktisch, hat er selber gesagt, aber... Genau, also ich finde auch, also das ist auch so ein guter Übergangspapst, weil der wird jetzt auch so nicht die lange Amtszeit haben, denke ich mal. Ich meine, der ist ja auch schon... Ich meine, ich liegt in Gottes Hand, würde ich mal sagen. Ja, warum soll er nicht 100 werden? Und dann wären es immerhin noch 13 Jahre. Stimmt, aber... Und warum soll er, ich meine, andererseits, wenn Gott wollte, würde er auch 120 werden. Irgendwie wollte Gott ja nicht, dass Johannes Paul jetzt wieder älter wird wahrscheinlich. Stimmt auch wieder. Genau. Aber nee, ich meine nur, dass er so quasi jetzt nicht ganz so viel verändern wird können. Ja. Mann, der ist doch gewählt 1951. Aber Kardinal. Jetzt sei doch mal ruhig. Ja, das wusste der Ansprechpartner. Ja, aber nicht. Tobi, aber warum findest du das gut, wenn er da nichts verändert? Nee, eigentlich eher nicht. Na, aber eben hast du gesagt, du findest es gut, dass es so ein Übergangspapst ist, dass er nicht so lange ist, dass er nicht so viele machen kann, dass er nichts verändert. Das wäre doch toll. Ich finde es nur so eine gute Wahl, dass quasi so der Papst Johannes Paul ist ja jetzt in aller Munde, so überall auf der Welt so. Ja. So. Und hast du den eigentlich mal live gesehen? Der war doch ein paar Mal in Berlin. Warte doch mal, bitte. Hast du den mal live gesehen? Ich? Nee. Den Papst, ach so. Nee. Dass dann quasi so die Wogen etwas geglättet werden, so, dass es sich dann wieder einpegelt auf dem üblichen Papst-Trubel, der jetzt ja nun dann doch wahrscheinlich vielleicht nicht ganz so groß sein werden wird, dass es sich dann eben so ein bisschen wieder einpegelt und dass alle mal so ein bisschen runterkommen. So, jetzt kommt hier so ein gemächlicher, konservativer Papst aus Markel, Markt, Martel. Martel, aus Martel, natürlich. Martel. Und dass sich da eben so einpegelt und dann so, sich dann so, so, dass er dann so ein bisschen dahin läppert, so ein paar Jahre irgendwie, und dass dann irgendwie so ein frischer, neuer, jüngerer, ansteuern kann. Ah, ja. Sag mal, Birne, eine Minute, in der du nicht zu Wort kommst, hältst du auch für total vertane Lebenszeit, oder? Nee, ich fülle nur die Lücken aus. Da waren keine Lücken, der hat fugenlos gesprochen. Lücken. Nee, da waren Lücken. Birne, und wie findest du, findest du das jetzt gut mit Ratzinger? Also ich sag mal hier, Benedikt der 16., dass das ein Deutscher ist, finde ich nur nicht so gut, weil unsere deutsche Geschichte nicht gerade sehr lobenswert ist. Aber die ganzen Fans, die ich da heute in der Glotze gesehen habe, die haben anscheinend den Typen ins Herz geschlossen, wissen aber sehr wenig über den. Vor einer halben Stunde wusste ich auch nicht über den. Aber echt? Du zahlst ja Kirchensteuer. Ja, aber nun weiß ich was über den. Warte. Ich weiß zum Beispiel, dass sein Vater Gendarm war. Der war Polizist, genau. Genau, der war Polizist. Ja. Ja, und er, der Ratzinger in jüngsten Jahren, ist 1951 zum Kardinal gewählt worden und sein größter Traum war eben mal gewesen, der Oberguru von der katholischen Kirche zu werden. Ja. Und nun hat es aber auch urig lange gedauert, fast, was weiß ich, sein halbes Leben lang. Na, so ist es, du wirst aber nicht mit 24 Papst. Jetzt ist es 2005 und jetzt ist er das endlich geworden, jetzt ist er wirklich Papst geworden, weil er eben halt der Vertraute von Papst Johannes Paul II. War. Und dass der sich jetzt natürlich Benedikt den 16. genannt hat, von einer halben Stunde wusstest du noch nicht von dem, sagst du. Von einer halben Stunde wusste ich noch nicht. Genau, woher wisst denn das jetzt alles? Was? Woher wisst denn das jetzt alles? Ja, das du sag mal, was ist in einer halben Stunde passiert? Ja, da lese ich gerade sein Porträt. Wo denn? Videotext. Wo? Im Videotext? Ja, klar. Das steht alles wunderbar beschrieben. Ich würde mal sagen, im Grunde ist es ein Fernsehpapst, oder? Ja. Für dich zumindest. Hier steht es zumindest. Oder ein Videotextpapst. Ja. Ich werde euch mal vorlesen, der Sohn eines Gendarmen aus Markli am... Markte. Ich kann nicht so kicken, weißt du? Ja, ich hatte auch schon leicht was mit den Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, super. Wir hatten angeblich schon als kleiner Junge den Wunsch, Kardinal eine der köstlichsten Anekdoten. Nach Theologie und Philosophiestudium wurde er 1951 zum Kardinal gewählt. Mann, und dann schlägt immer die Seite um. Ja. Das steht natürlich nicht da, sondern die Seite schlägt dann um. Birne, jetzt erklär doch mal, warum du Kirchensteuer zahlst und was das für dich bedeutet. Für mich bedeutet das ganz viel. Wenn ich nämlich... Ganz viel Geld? Das ist ja nur eine Nebensache. Solange wie ich mir das leisten kann, zahle ich die. Weil wenn ich mein Ableben habe, ich habe das nicht so gut wie jetzt Benedikt, dass ich dann in Rom einbetoniert werde, da in so ein riesen Kolosseum. Und jetzt würdest du als total gut empfinden? Wenn ich da einbetoniert werde. Na, aber er ist Fachmann, oder? Ich bin Fachmann. Naja, deshalb ja. Also, weil ich von der Branche bin. Sagen, oder? Ja, weil ich von der Branche bin, bin ich ein Fachmann. Und ich bezahle deswegen Kirchensteuer, wenn mein Ableben gekommen ist und, was weiß ich, mein Pastor, mein evangelischer Pastor, mir irgendwelche guten Worte an meinen Sarg redet. Ja. Ja. Und das kannst du aber auch nur haben, du kannst nur einen guten Pastor haben, wenn du halt Kirchensteuer zahlst. Zahlst du keine Kuttner, du lachst, Herr Dr. Kuttner, du lachst, pass mal auf, ich will dir was begreiflich machen und den Hörer am anderen Telefonende hochwart, weil der ist ja erstmal 14. Ja, wenn man nämlich keine Kirchensteuer zahlt und man hat sein Leben gelebt und man stirbt, ja, dann kannst du keinen Pfarrer kriegen, dann kriegst du nur so einen Redner. Das ist so ein Kuttner so an dein Grab. Ja, aber vielleicht kriegst du einen guten Redner. Einen guten Redner mit G. Ja, einen guten Redner. Ja, ich habe eben was anderes verstanden. Ja. Einen guten Redner. Ja, einen guten Redner. Was ist denn einen guten Redner zu sagen? Naja, der weiß eben halt nicht so viel Bescheid. Der erfindet irgendwas. Aber wieso weiß ja nicht Bescheid? So ein Pfarrer. Das mach mich mal, Birne. Also jetzt mal ehrlich, würde ich ja gerne mal im Wettbewerb antreten, wer den besseren Nachruf auf Birne hält. Ja, na, können wir ja mal machen. Ich kann mich ja mal totstellen und dann können wir ja mal einen Nachruf machen. Nee, wollen wir auch nicht. Aber so läuft es ab. Also du bezahlst Kirchensteuer und kriegst, wenn du später stirbst, kriegst du, dann kriegt die Kirche dein Geld, ist ja klar, das hat sie ja sowieso schon. Aber ich wollte an für sich was zu diesem Benedikt den 16. sagen, weil der ist ja nun der Oberguru da von der ganzen Kirche da, katholisch und evangelisch, weiß ich nicht. Ja, also ich wollte an für sich nur sagen, der müsste, mein Anliegen ist an diesen Menschen, die Kirchensteuern müssen gesenkt werden, weil die sind ziemlich hoch. Wieso denn, wenn du einen guten Redner haben willst? Ja, ich kann auch einen weniger guten Redner, nee, ich will ja keinen Redner. Na eben hast du gesagt, du zahlst wegen dem guten Redner. Jetzt sag aber nicht, dass dir der gute Redner zu teuer ist. Mann, Birne, du hast auch einen wirklich irgendwie jetzt gewissermaßen. Pfarrer, für einen sehr guten Pfarrer, der eine Grabesrede hält, vom Allerfeinsten. Ja. Sag mal, aber Birne, hast du dir so einen dummen Redner? Birne, hast du dir schon mal überlegt, dass du den ja sowieso nie hörst, wenn du tot bist? Ja, das habe ich. Und? Ist es nicht irgendwie doch ein bisschen deprimierend? Ja, das ist es ja. Ja, aber ja, gut, ich will ja deine Kirchensteuer nicht ausgeben. Aber wer weiß, er kann ja vielleicht so eine Karte schicken oder das weiß man ja nicht, wie das Leben für ihn nach dem Tod aussieht. Also ja, bloß ich kann so ja abgucken von oben oder so. Wie war dein Name nochmal? Tobi! Also, Tobi. Ein durchaus christlicher Name, Mensch. Nee, das geht auch bei der Kirche so. Du kannst auch, wenn du jetzt ablehnen tust, dann kannst du eben hier, wie die das bei den Partnern... Sag mal, Birne, du bist alt genug, kennst du nicht Onkel Tobias vom Rias ist da? Nee, den kenne ich nicht. Ah. Rias also, hat man denn Rias gehört, aber... Naja, sag doch, in Spandau. Muss man wissen, was er gehört haben. So, jetzt erzähl mal weiter. Ja, pass auf, jedenfalls kannst du das so machen bei der Kirche, wie bei dem Papst Johannes Paul II., dass du dann halt, was weiß ich, da in der Kirche da liegst, offen. Der Sarg ist offen. Das kannst du bei so einem Redner nicht machen. Wieso nicht? Ja, weil das nicht geht. Hast du Six Feet Under, die amerikanische Beerdigungsserie auf WSX Vox oder Pro7 gesehen? Da hing das auch. Naja, da waren die hoch. Das ist alles eine Frage, dass du schön das Blut rausnimmst und da Benzin drin machst. Genau. Für zwei Tage. Ja. Was bezahlst du denn an Kirchensteuern? Das ist ja nicht mehr. 20 Euro. Das ist doch für eine gute Rede. Ja, Louis. Das ist doch geschenkt für aber eine gute Rede. Aber seit wann bezahlst du das schon? Seit über 30 Jahren. Wieso denn? Seit 30 Jahren bezahlst du? Wenn du 40 bist, hast du ja nicht mit 10 schon Steuern gezahlt, sag mal. Warte, ich bin 44. Ja, mit 14 hast du angefangen Steuern zu zahlen? Du bist von der 6. Klasse ab und dann irgendwie gleich gearbeitet, oder was? Nee. Naja, Birne, ich will jetzt mal nicht weiterfragen. Also sagen wir mal, seit 20 Jahren zahlst du Steuern. Ja, Kirchensteuer. Birne, vielleicht sollte ich auch anfangen, ich bin auch 14. Also, dann hast du ja angefangen. Und dann würde ich... Aber Tobi, du bist ja völlig kirchenfern, oder? Nee, was du meinst? Du bist ja kirchenfern, oder? Ich bin eher kirchenfern, Bist du getauft? Ich bin Ich bin getauft. Tobi, du bist Ostler, oder? Ich? Ja, Ostler werden auch getauft. Die wurden immer nicht getauft. Ostler werden nicht getauft? Nee, Ostler werden nicht getauft. Warum denn nicht? Naja, weiß ich auch nicht, dass man da die noch auseinanderhalten kann. Ach so. Dann sind wir Westler ja eine Reihe aufstellen, so. Ja. Dann sind wir Westler ja irgendwie besser in der Kirche. Mann, der Osten ist doch sowieso, jetzt sagen wir mal, unter christlichem Gesichtspunkt, ödet Land. Da müssen Missionare hin. Das stimmt. Ja. Also, wären es auch so blühende Landschaften, ja? Ja, aber wenn jetzt irgendwie hier so Rechner und Versicherungsvertreter wie du kommen, Birne, dann wird dann irgendwie, sagen wir mal, Land unter. So einen theologischen Aufschwung im Osten nicht geben. Naja, ich wollte ja nur sagen, eben halt die Kirchensteuern sind wirklich extrem hoch. Also ich meine, Für eine gute Rede, Birne, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, aber solange... Ich würde doch nicht für einen Appel und einen Ei machen. Stimmt. Und haben wir schon rausgefunden, ob einer da ein Testament da oder ein letztes Ding da, ein Psalm da über Birnen rausgefunden hat? Na, weiß ich auch nicht. So, jetzt sag mal, wenn jetzt bibelfeste junge Menschen hier unter der Zuhörerschaft sein sollen, dann sollten die mal schnell hier anrufen und sagen, ja, Birne wird irgendwie im Alten Testament da und da oder im Neuen Testament da und da erwähnt oder Birne wird definitiv weder im Alten noch im Neuen Testament erwähnt. Theologen und Bibelkenner, das ist hier die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Dass aber auch kein Theologe mal unterwegs ist. Geduldig, Frechheit. 0331 für Potsdam, 7097110. Fan, wünsche mir nochmal dieses kirchliche Spandauer Lied und damit... Das war nicht kirchlich und das wird jetzt so nicht normal gespielt. Sondern jetzt kommt nochmal Fanny van Dan. Ja, warte mal, hier Tobias wollte noch was. Ja, wohin die Steuern gehen? Also gehen die direkt in die wahrscheinlich ziemlich vollen Vatikankassen oder... Ludwig hoch. Na, kickst du dir doch mal an. Die Kirchen haben das meiste Geld überhaupt. Und was machen sie damit? Die machen ja nichts damit. Ja. Fliegen erste Klasse. Ja, das ist mir ja egal, die können ja auch auf den Teppich fliegen, aber ich meine nur, die Kirschen, die machen mit den ganzen Geld, ich weiß nicht, was die mit den ganzen Geld machen. Ich wünsche mir, dass die mit den ganzen Geld, ich wünsche mir, dass die mit dem ganzen Geld die ganzen Waffen von der ganzen Erde aufkaufen, Atomraketen, Missiles und Kurzstreckenraketen und so weiter. Nee, pass auf, ich möchte, dass die Kirche das alles aufkauft und das öffentlich, auflöst, verbrennt oder dann bleibt, oder so. Dann bleibt aber überhaupt nicht mehr übrig. Ja, nee, das ist jetzt nicht so ein praktischer Wunsch. Was anderes machen. Ja. Ecke aus einer Atomrakete ein Hochhaus bauen oder sonst irgendwas, ohne Sprengköpfe natürlich. Ich wünsche mir Frieden auf Erden und das wünsche ich den Ratzinger auch, dass der das schafft, die ganze Welt zusammenzufügen, weil wir sind auch nur Menschen, ob nun schwarze, braune, Schlitzis oder was weiß ich, Afrikaner oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach nur, dass es kein Krieg mehr gibt, dass die Leute miteinander auskommen, dass das Öl richtig verteilt wird, genau. Ja, und dass jeder seinen Willen kriegt. Und genau. Das wünsche ich mir auf Erden. Und Menschen aller Rassen stehen bei Aldi an den Kassen, oder? Genau, so ist es. Okay. Ich habe es noch nie gehört, das werde ich mir mal merken, das werde ich morgen mal zu Worte geben. Das glaube ich, Fanny van Danden auch. So ein Korankundigen, der weiß, ob vielleicht so eine Birne im Koran erwähnt wird, oder? Das ja, aber jetzt schraubt es hier nicht die Erwartung nicht zu hoch. Naja, oder okay. Man darf ja noch hoffen, oder? Ich würde mal sagen, oder ob bei den Buddhisten irgendwie eine Birne vorkommt oder sowas. Und dann, wenn ja, dann lasst mich nächste Woche hören, weil ich muss nämlich jetzt zur Penn gehen, weil ich muss morgen genau. Früh auf Gottes Acker und ich wünsche Kuttner eine ja, euch auch. Christlichen, einen christlichen Abend. Die gesegnete gute Nacht. Birne. Gott sei mit dir. Warte mal, Tobias will noch was. Ja. Was machst du da so früh? Das sag ich dir nicht, Alter. Das ist ein Berufsgeheimnis. Ja, muss ja erstmal ausgehoben werden, so ein Grab. Was denkst du, wie lange das dauert? Wie tief ist denn so ein Standardgrab? 1,40? Birne, wie tief ist denn so ein Standardgrab? 1,40? 3 Meter, ist doch Quatsch. Na, logisch, 3 Meter. Drei Meter? 2 Meter. Na, lang und breit, tief ja, meine ich. Ja, 3 Meter tief und 2 Meter breit. Und 2 Meter breit ist Quatsch, 2 Meter lang. 2 Meter lang, 1 Meter breit, 3 Meter tief. Ehrlich? Und Tobias, ich kann dir einen Tipp geben. 6 Kubik also. Wenn du 2,30 groß bist. Ey, pass mal auf, du willst einen Job haben, wa? Irgendwann mal. Da ja, gibt es auch Lehrstellen. Und falls du keine Lehrstelle kriegen kannst, dann kannst du dich ja irgendwo bei so einem Schotengräber dir eine Lehrstelle besorgen. Aber ist bestimmt cool, oder? Da lernst du bestimmt so über die... Du lernst den Sinn des Lebens und verdienst eine Menge Geld. Das ist ein Job, der wird gut bezahlt. Dann kannst du Kirchensteuer bezahlen, wa? Wenn du viel Geld verdienst. Ja, cool. Bezahl du erstmal Kirchensteuer oder was bis ich. Ich danke euch mal für euren Anruf, ja? Ja, gut. Also, okay. Birne für Fritz und Kutter. Genau. Ja, und Tobi auch noch. Gott sei mit dir. Okay, tschüss. So, hier kommen die Click Kids mit Happy Happy Christians. We've been traveling down this long, long road for many, many years. We've been singing for the Lord, telling souls how much he cares. And we're gonna keep on traveling. What he's called us for. We're happy, happy Christians in the service of the Lord. We believe Jesus died to save the world from sin. We believe that he's coming again. We're looking for a new world where sin will reign no more. We're happy, happy servants of the Lord. We've been helping all the souls we can to prepare the heaven's land. And we'll pray that they'll be strong, and for Christ will always stand. And they'll overcome temptation by prayer and by His word. We're happy, happy Christians in the service of the Lord. We believe Jesus died to save the world from sin. We believe that he's coming again. We're looking for a new world where sin will reign no more. We're happy, happy servants of the Lord. We believe Jesus died to save the world from sin. We believe that he's coming again. We're looking for a new world where sin will reign no more. We're happy, happy servants of the Lord. We're looking for a new world where sin will reign no more. We're happy, happy servants of the Lord. So, ich warte ja immer noch auf einen wirklichen Total. Ach nee, ich erkläre erstmal, was für eine Sendung das hier praktisch ist. Wo ist denn mein Anfang geblieben? Der Anfang der Sendung ist verschwunden. Wir haben... Schwupp. Ah nee, hier. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, außerdem am Donnerstag, ich weiß jetzt nicht, was im Vatikan passiert am Donnerstag, ich weiß aber, was in der Volksbühne passiert. Am Donnerstag ist wieder Videoschnipselvortrag in der Volksbühne. 21 Uhr, Donnerstag, 21. April. Praktisch unmittelbar einen Tag nach dem Führergeburtstag einen Videoschnipsel-Vortrag in der Volksbühne. Dazu würde ich nachher wieder ein paar Karten verlosen. Ab Punkt 0 Uhr. Dazu muss man dann noch ein Codewort haben, aber das verrate ich erst nachher. Ansonsten bin ich immer noch streng auf der Suche nach theologisch gebildeten jungen Menschen. Es kann ja nicht sein, wir sind ja nicht bei ProSieben Kinder, dass man hier immer so rumdallert und davon erzählt und, ah ja, wieder geile Party gewesen, was schön gewesen und, ah Mann, ja, jetzt ich überlebe hier, ob ich mir hier so ein Schamlippenpiercing und so ein Scheiß. So, jetzt wollen wir irgendwie was richtig drehen, ist was passiert in der Welt und egal, ob es einem gefällt oder einem nicht gefällt, sollte man sich irgendwie zu verhalten und nicht nur auf so eine, vor einer halben Stunde wusste ich überhaupt gar nicht, wer das ist. Und jetzt interessiert es mich aber und ich bin Fan davon. Weise, sondern ich bin anthropologischer Optimist. Ich gehe davon aus, dass es junge Menschen gibt, die komplette Katholiken Durchblick haben und die sollen jetzt mal hier bitte anrufen, irgendwie Jungtheologen oder weiß ich was, die mal hier der versammelten heidnischen Zuhörerschaft so ein Papst erklären können. Das ist ja die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hier ist Holger und da ist Daniel, oder? Hi, Holger. Hi. Hallo Holger. Hi. Wo ist denn der Daniel geblieben? Keine Ahnung, ich habe nicht gesehen. Ach, ist das ärgerlich. Der hat nämlich behauptet, der hätte was über Birne im Alten Testament gefunden oder so. Daniel! Weg! Der ist echt nicht da. Können wir das machen, Holger? Okay. Genau. Also, fragen wir erstmal, was deine kirchliche Vorbildung betrifft. Also ich beschäftige mich damit rein aus den Gründen, dass ich Gegenargumente bringen kann. Ach so, bist du getauft? Nee. Oh, wieder so ein Zoni, oder? Ja, genau. Pioniere, FDJ, irgendwie alles, aber nicht getauft. Stimmt. Eieiei. Und hast du schon mal im Alten Testament geblättert oder im Neuen? Religionsunterricht. Also ich habe dann Religion im Unterricht in der Schule halt gehabt, aber da haben wir halt Skat spielen gelernt und ab und zu mal ein bisschen in der Bibel. Wie Skat spielen? Okay, aber was ich halt sagen wollte zum neuen Papst. Ja. Also ich habe hier sein Porträt gerade eben so bei der ARD durchgelesen. Ja? Oh, Videotext? Genau. Mann, Kinder! 140. Ja. Und ach so, was steht denn? Mal gucken, ich hab da ja auch irgendwie... Na, da wird dann einmal kontrolliert... So, und darauf gründet jetzt dein Weltbild? Nein, natürlich nicht. Also ich habe mich nur noch mal mit diesem Mann jetzt auseinandergesetzt, was er so für Stationen hinter sich gelassen hat. Und er hat Philosophie und Theologie studiert. Ja. Ist 1951 zum Priester geworden. Jetzt lies hier bitte nicht den Videotext vor. Nein, ich möchte bloß mal kurz die Stationen halt. Oh geil, ey, Fritz hat jetzt eine Sendung, wo die nachts immer Videotext vorlesen. Das ist spitze, musst du ja nicht mehr selber lesen. 1A, oh, das höre ich gerne. Nein, und 1977 ist er zum Bischof geworden. Du bist doch aber immer noch dabei, den Videotext vorzulesen. Nein. Kann das sein? Ich guck da jetzt gar nicht mehr hin. Ich habe Fernseher jetzt ausgeschalten. Ja. Jetzt erzähl aber nicht das, was du dir gemerkt hast. Das ist auch nicht besser. Du hast ja gesagt, du hast dich beschäftigt, um Gegenargumente zu finden. Auf jeden Fall. Seit 1981 ist er in Rom. Aber warte mal. Ist doch aber auch real. Nein, was wäre der Unterschied, wenn er seit 79 in Rom wäre? Das sind 24 Jahre. Ja, und? Wo er in Deutschland überhaupt nichts mehr mitbekommen hat. Ist doch nicht schlecht. Was hier abgeht. Wieso denn nicht? Er vertritt im Grunde... Na Mann, der Papst selbst, der war 26 Jahre in Rom. Da könnte er irgendwie überhaupt ja nicht mehr mitgekriegt haben. Naja, nein, ich meine jetzt bloß, dass er in Deutschland nichts mitgekriegt hat. Wieso? Ey, der ist jede Weihnachten zu Hause. Der trifft sich mit seinem alten Bruder. Der telefoniert jeden Sonntag mit seinem alten Bruder. Sein Bruder fährt immer in seine Wohnung, ruft ihn da im Vatikan an und dann unterhalten sich eine Stunde. Dann fragt er, wie ist es? Ich weiß nicht, ob ich dir lebe oder ob ich mir das erzählen lasse. Naja, so ist es aber eben immer, wenn du woanders lebst. Dann kannst du aber, kann ich aber auch sagen, du hast aber jetzt überhaupt ja keine Ahnung von der Welt, weil du immer in Döbeln lebst. Moment. Oder? Er vertritt nicht das, was die katholische Kirche in Deutschland vertritt, also diesen Kurs. Naja, aber ist doch klar, Mann, der ist doch Papst, der ist für die ganze Welt zuständig. Der kann sich doch um Deutschland ist Pillepalle. Da ist doch Afrika und Asien und Nordpol, Südpol, Lateinamerika und Nordamerika. Ich möchte doch auf was hinaus. Ach so, worauf denn? Und zwar darauf, dass jetzt der Kanzler, der Bundespräsident, was weiß ich, alle sagen, wir können stolz drauf sein, dass ein deutscher Papst geworden ist und der Herr Ratzinger ist ein Aushängeschild für Deutschland, was weiß ich. Stimmt, Aufschwung. Das ist er nicht. Wieso nicht? Weil er vertritt nicht das, was die deutschen Gläubigen wollen. Ja, aber Mann, Kirche ist doch keine demokratische Veranstaltung. Das ist doch nicht, oh, wer ist denn jetzt der Meinung, die sollen alle mal Arm heben und dann ist es so. Ja, aber glaubst du wirklich, dass die Katholiken auf der ganzen Welt noch diesen Kurs mitfahren wollen? Ich kann es nicht einschätzen, ich wollte mir jetzt mal erklären lassen. Aber ich meine, jetzt mal andersrum. Sag mal, willst du denn eine Kirche haben, die funktioniert wie die FDP? Oder wie die SPD? Oder weiß ich, wie irgend sowas? Also ich meine, wenn die Kirche noch irgendwie was Bemerkenswertes ist, dann, da gibt's einen Chef, der macht die Ansagen und dann müssen alle. Also eine Diktatur meinst du und das ist okay. Na ja, eine Diktatur, ich weiß nicht, wie soll man... Naja, man, wenn man es jetzt politisch... Naja, politisch, jedenfalls eine Demokratie ist es nicht. Ja, aber der Vatikan ist ein eigener Staat. Ja und? Ja, dann ist er eine Diktatur, na klar. Ja und? Also ich finde, die Kirche ist 1000 Jahre hinterher, in das, was in der Welt wirklich passiert. Und also kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber selbst wenn es so wäre, das ist natürlich irgendwie die Spitze, was die Kirche kann, 1000 Jahre hinterher zu sein. Ich finde es nicht okay. Also ich meine, die Welt verändert sich und... Ja, aber ist es nicht schön, wenn sich die Kirche nicht verändert? Ja, die Kirche verändert sich ja nicht und läuft damit... Ja, aber jetzt schau dir mal die SPD an. So, jetzt haben die irgendwie die ganze Zeit, Mann, ey, wir müssen hier, Dings, da. Und jetzt sagt auf einmal Müntefering, Kapitalismus. Wuff. Jetzt weiß man nicht genau, soll man einen Dude finden? Oder sagen die, der hat sich ja überhaupt nicht verändert, die anderen haben sich alle so schön verändert. Hm. Aber ich finde trotzdem, die Kirche sollte sich verändern, die katholische Kirche, sonst läuft die Gefahr, dass aber wenn sie sich, aber vielleicht braucht man die dann ja nicht mehr, wenn sie sich verändert. Vielleicht ist die Leistung gerade die, dass sie sich eben nicht verändert. Dass sie sagt, wir vertreten seit 2000 Jahren die und die Auffassung. Und wenn uns jemand überzeugen will, dass die Erde eine Kugel ist, okay, dann braucht er aber 500 Jahre. Na klasse. Und das findest du okay. Also du findest Wahrheit verleugnen. Nein, nicht wahr. Okay. Wahrheit verleugnen. Also so ist es ja nicht. Aber vielleicht nicht immer nicht so total modisch sein. Und dann, total Piercing ist angesagt. Ey, ich bin der Papst, ich muss mit den Menschen gehen, ich lass mir auch ein Tattoo machen. Wo ist denn da die Grenze? Das wäre klasse? Nein. Na, um Gottes Willen. Also, das wäre das, was ich zu allerletzt haben wollte. Einen Papst, einen gepiersten Papst. Ja, es war ja auch bloß ein Scherz. Ach so. Also, das habe ich jetzt ganz gemeint. Nee, aber ich meine, wo ist denn die Grenze? Das irgendwie mitmachen, das machen, was alle anderen machen. Zum Beispiel der letzte Papst hat gesagt, dass Kondome nicht vor HIV schützen würden. Deswegen könnte man ja gleich ohne Kondome Sex haben. Das ist natürlich irgendwie schon wirklich klar. Das sind so Aussagen, ja recht, die in Richtung Unterstützung von Massenmord tendieren. Ja. Indirekt. Und ich finde es nicht so toll. Also die sollten sich wirklich mal Gedanken darüber machen, in welche Zeit sie leben. Und die leben nicht mehr im Jahre 1500. Das ist aber eben die Frage. Sollten sie Gedanken machen, in welcher Zeit sie leben? Also ich meine, ich würde ja sagen, wenn der letzte Papst so einen großen Erfolg hatte, dann deswegen, guck mal, wurde doch total gleichzeitig diskutiert. Terry Schiavo, darf man die abschalten oder nicht abschalten? Und der Papst hat dann irgendwann gesagt, ach nee, lass mich mal hier raus aus der Klinik. Wenn Schluss ist, ist Schluss. Kann man ja nicht betet gleichzeitig gut finden. Alle fanden nicht, was der Papst toll gemacht hat, toll. Und fandet aber auch wieder schrecklich, dass Terry Schiavo da bei den Adis irgendwie... Ich fand es nicht schrecklich. Ich fand die Frau, die hat jahrelang gelitten. Es war nicht wirklich... Also nicht mal das weiß man, ob sie gelitten hat. Wenn sie wieder aufwacht. Ja. Und es war einfach besser für die Frau. Ich möchte nicht so leben und dann da liegen und dahin vegetieren. Ja. Naja, gut, ja. Jetzt im Einzelnen nicht. Aber sagen wir mal, andererseits dieser ungebrochene Fortschrittsglaube, jetzt haben wir total prima Maschinen, damit lebst du noch ein halbes Jahr länger. Und dann sagt ihr, ach, steckt euch eure Maschinen in den Arsch, jetzt ist over. Aber das war ja wirklich cool vom Arzt, oder? Vom Papst. Mhm. Hat mich beeindruckt. Fand ich nicht schlecht. Das war auch klasse. Na klar, absolut. Ich will ja auch nicht sagen, dass die komplett daneben sind. Aber so wichtige Dinge, moderne Dinge, sollten sie schon anfassen, weil sie einfach sonst Gefahr laufen, dass die Leute sagen, was erzählen die uns eigentlich den ganzen Tag? Naja, sagen wir mal, AIDS ist ja jetzt keine Mode. Nehmen wir mal AIDS raus und Kondome und so was. Aber andererseits so eine Kirche, die jetzt jeden Scheiß mitmacht und sagt, ey Mann, und jetzt, ach klar, klar, mieten wir hier auch noch so ein LKW zur Love Parade. Wir müssen irgendwie dabei sein, wo die jungen Menschen sind. Das ist doch schrecklich. Findest du nicht? Machen sie ja indirekt schon mit Kirchenraves und Rockkonzerten in Kirchen. Ach so, ja, finde ich ja auch schrecklich. Und was mir reine Hoffnung gibt an den neuen Papst, ja? Ist der Name. Und man könnte es ja auch aus einer anderen... Wieso? Was gibt denn hier da eine Hoffnung? Was gibt denn hier Hoffnung an dem Namen? Benedikt der 16., also Benedikt der 14., ja? Lebte irgendwann im Mittelalter. Ja, aber der Vorgänger ist ja der 15. Zur großen Inquisition und hat den Inquisitor massig Rechte weggenommen. Ja. Er hat es abgeschwächt. Und ach so. Vielleicht hat er den Namen gewählt aus diesem Grund. Vielleicht macht er wirklich ganz tolle Sachen. Vielleicht war es auch nur Taktik in den letzten Jahren, dass er wirklich nur Papst werden wollte, total konservativ war oder ein total konservatives Bild von sich gezeichnet hat, damit er gewählt wird. Kann ja auch sein. Aber es ist, die Chance ist so klein. Jetzt kommen wir wirklich in die Vatikan-Astrologie, oder? Naja, es ist einfach vielleicht einfach nur ein politischer Zug gewesen, dass er sich die letzten 20 Jahre so verhalten hat und solche Aussagen gemacht hat. Kann ja auch sein. Ich meine, das ist natürlich irgendwie dann wieder kirchenspezifisch, aber 20 Jahre lang einen langen Atem zu haben, das wäre dann aber genau das, wogegen du ja polemisierst, wo du sagst, Mann, ey, die Kirche, die hat einen langen Atem, die denkt in Kategorien von 1000 Jahren. Was nicht schlecht ist, oder? Ich meine, das ist doch das Schreckliche an der Politik, wo du immer sagen kannst, ja, natürlich, die sind ja total modefixiert. Die machen immer das und sagen immer das, was alle gerade immer sagen. Wo du denkst, wenn jetzt mal eine Politik stattfinden würde, die, sagen wir mal, über 100 Jahre hin denkt, dann hätten die natürlich ein anderes Verhältnis zum Kindermachen, hätten wahrscheinlich ein anderes Verhältnis zum Umwelt, hätten ein anderes Verhältnis zu Energie und so Geschichten. Und so, wie lange dauern, wie lange denken die? 4 Jahre, wenn sie gut sind, denken sie 4 Jahre. Kommen ja mal nur die Landtagswahlen dazwischen. Ja, aber oder? Was ist dann umgekehrt, ist es ja ein Nachteil, wenn man nur Scheiße baut. Wenn man jetzt sagt, okay, der Bundeskanzler wird jetzt gewählt, bis er stirbt und baut permanent Scheiße. Ja, weiß ich jetzt auch keine Antwort drauf. Wäre das toll? Also ich würde es nicht toll finden. Naja, ich würde jetzt auch nicht direkt sagen, dass es toll ist. Bush Junior wird bis zum Tod US-Präsident bleiben. Dort gibt es ja Gott sei Dank diese Regel, dass man die angehen darf. Was ja den Vorteil hätte, dass er vielleicht dann wirklich mit den Folgen seiner Politik konfrontiert wird. Das Problem ist doch immer, die machen immer Politik und dann, wenn was passiert, wenn man jetzt etwas längerfristig Politik macht, dann haben sie ja damit nichts mehr zu tun. Dann sind sie ja fein raus. Verstehst du, Kohl kann doch quasi 16 Jahre lang Scheiße machen? Mhm. Oder ist er die Scheiße am Dampf, wie Kacke am Dampfen ist? Muss Schröder ran. Ja, aber er super, der stellt 5 Millionen Arbeitslose her und Schröder hat jetzt ein Problem. Ja, ist ja super, oder? Jetzt sagen die, ah, alle Schröder, ey, 5 Millionen Arbeitslose. Also, wenn du mal jetzt überlegen musst, wie sind die entstanden, wie lange braucht's denn dazu? Also, so. Ja, ab jetzt, irgendwie jetzt, ich will jetzt nicht Schröder verteidigen oder Kohl nur angreifen. Aber sagen, die Politik ist irgendwie immer so, also ich weiß ja nicht, wie lang so Linien sind, aber sagen wir mal, 5 Millionen Arbeitslose entstehen ja nicht aus dem Stand. Da fällt ja den Stein vom Himmel, sind auf immer 5 Millionen arbeitslos. Das entwickelt sich, wenn erstmal 5 Millionen arbeitslos sind, dann sind eben 5 Millionen arbeitslos. Und dann hilft nur auch irgendwie so eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage irgendwie auch nicht allzu viele. Auf der anderen Seite hätte ich ja noch nicht mal ein Problem damit, dass wir 5 Millionen Arbeitslose haben. Habe ich auch kein Problem mit. Natürlich! Hast du kein Problem? Wenn man sagen würde, oder wenn einige Politiker dann so ehrlich wären und sagen würden, wir haben da auch eine Verantwortung dran. Weil wir tragen da auch mit Verantwortung für, dass ja. so viele Arbeitslose in Deutschland. Nein, nee, haben ja mal nur die anderen. Sind, Merkel und so weiter und so fort, sollten das halt mal anerkennen. Das hat ja auch schon indirekt gemacht. Sie hat gesagt, wir hatten auch schon über 4 Millionen Arbeitslose, über 4,3 Millionen Arbeitslose in der Regierung Kohl. Tja, naja, gut, jetzt haben wir über Langatmigkeit und Kurzatmig recht langatmig gesprochen. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Okay, bitte. Ja? Okay, tschüss. So, oh Mann, das war jetzt irgendwie ein bisschen radikal abgebrochen. Ich wollte hier noch eine schöne Musik spielen, weil jetzt erstmal vielleicht kurz wieder nachdenken müssten und ansonsten gilt mein Angebot an quasi die Christen dieser Welt immer noch hier anzurufen. Mensch, da muss doch mal richtig ein 100% Auskenner dabei sein. Wie gesagt, hier anzurufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Du hast Pech in der Liebe, du hast auch Pech im Spiel. Du wirst nie fett erben, hast du überhaupt ein Ziel? Die Welt ist aus den Fugen, die Menschen sind bankrott. Auch du bist echt am Ende, doch du fragst mich, wer ist Gott? Gott ist unser Sponsor, er gibt uns Sauerstoff von früh bis spät. Er öffnet unsere Augen, er öffnet unsere Ohren und alles für ein kleines Gebet. Ja, ja, wir sind auf Achse von früh bis spät. Ja, wir sind auf Achse, bis die Welt vergeht mit Fanta und mit Butterkeks, ja. Wir sind junge Christen unterwegs. Du hast Orgasmusprobleme, du schläfst vor dem Fernseher ein. Du hast Durchblutungsstörungen und noch immer kein Eigenheim. Dann denk doch mal an Jesus, der war besser als du. Er musste so jung sterben, sag mal was dazu. Gott ist unser Sponsor, er gibt uns Sauerstoff von früh bis spät. Er öffnet unsere Augen, er öffnet unsere Ohren und alles für ein kleines Gebet. Ja, ja, wir sind erwachsen von früh bis spät. Ja, wir sind erwachsen, bis die Welt vergeht mit Fanta und mit Butterkeks. Ja, wir sind junge Christen unterwegs. Halle, Halleluja, Halle, Halle, Halle, Halleluja, Halle, Halle, Halle, Halleluja, Halleluja. Na, das war doch wieder mal Fanny van Dan. So. Ja, Kinder. Gott ist euer Sponsor. Die das von sich behaupten können, die sollten ihr mal anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Sabine? Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und Peter? Ja? So, genau. Kinder, so was habt ihr jetzt grundsätzlich erstmal so ein verführendes Verhältnis dazu, zur Papstwahl? Ein Außenstehendes, so ein Zuschauendes, würde ich sagen. Ach so, stimmt, ja, ich ja auch eher. weil ich auch so ein ungetauftes Heidenkind bin. Ja. Und von daher, sagen wir mal, mich das jetzt so persönlich nicht betrifft. Ja. Und wie ist es bei dir, Peter? Na, mich interessiert das wegen der Familie und so. Ich selber bin genauso ein ungebranntes Kind, aber ich habe mich so beschäftigt damit, mit der Materie. Seit wann? Oh, bestimmt schon seit dem 24.23. Was, wie alt bist du denn? 36. Ja, aber wenn der letzte 26 Jahre dran war, dann hast du seit 10, mit 10 Jahren angefangen, oder was? Na, ich habe mich damit beschäftigt. Meine Schwester ist 10 Jahre älter wie ich. Ja, dann hat sie sich damit beschäftigt, oder was meinst du? Ja, und dadurch bin ich dazu gestoßen. Ah, ja. Und habe mich damit beschäftigt. Und hast du jetzt so ein grundsätzliches... Ja, erstmal will ich kurz noch das aufgreifen, was hier der Vorgängerargument ist. Ja. Politik und Kirche ist noch auseinandergehalten. Das wird sich ohne ändern. Und der Vorgänger vom jetzigen Papst, ja. Der hat ja auch damals den George Bush zusammengeschissen, als er mit dem Irak wieder angefangen hat. Ja. Ja, aber ja. Sie können nicht weiter damit anfangen. Nee, und es gab ja dann noch Ärger. Ich würde ja sagen, wie der, wie hieß er gleich wieder? Benedikt. Ach so. Ja, jetzt ist er ja Benedikt. Ja. Nee, wie der dazu gekommen ist. Und zwar ist der 77 von dem Papst vor dem Johannes Paul nach Rom gerufen worden. Ja. Der Erzbischof von München. Ja, und? So. Und der hat dann immer die Geschäfte gemacht für den verstorbenen Johannes. Ja. Also im Prinzip, der war der Stellvertreter. Der wusste alles, was über den war. Und der hat sich auch ganz schön bemüht um die Trauerfeier und dass das alles über die Bühne geht. Ja. Und ich habe dann in irgendeiner Zeitung, naja, vier große Buchstaben, habe ich dann mal gelesen, der wurde als Hitlerjunge verdammt. Der war mal Hitlerjunge. Ja. Das war kein Kinder dafür, wenn ich war zum Beispiel in der DDR aufgewachsen, so auch. Auch Hitlerjunge? Nee, Jungpionier. Nicht, ja. So was Ähnliches. Ja. So, da kann man dir das dann nicht vorhalten, die Vergangenheit. Und er hat 40 Bücher geschrieben oder so. Ja. Naja, gut. Peter, ja? Hast du ein paar Fakten gesammelt, würde ich sagen? Nein, nicht gesammelt. Ich beschäftige mich damit. Ja, haben ein paar Fakten haben dich quasi überfallen. Ja, so ungefähr. Genau. Aber die Bild-Zeitung schreibt ja so groß, dass man es kaum überlesen kann. Nee, und dass die Wahl so schnell ging, hat auch mal einen Grund. Morgen hätte ja dieser gewisse Führer Geburtstag. Ja, und? Hätten ja noch einen Tag warten können. Ist ja wahrscheinlich, gibt ja wahrscheinlich unangenehmere Aufenthaltsorte als die Sixtinische Kapelle. Naja, siehst du, ja. Nee, und damals haben sie ja, das hat ja alles der Johannes der Paul da, hat da alles ändern lassen. Ja. Dann sagt er, wenn ihr 34 Mal wählt und immer noch keiner die zwei Drittel Mehrheit habt, dann nimmt er den, der die meisten Stimmen hat. Gut. So. Und mehr war nicht. Na, Peter, dann würde ich dir mal für deinen Anruf danken. Ja, ich wollte bloß mal kurz deine anderen Zuhörer nicht aufhalten. Ja, ich bin die ganze Zeit gespannt hier. Ja, ich merke schon. Weil ich nicht verstehe, dass die das nicht verstehen, dass die Kirche die Politik nicht beeinflussen kann. Aha. Noch nicht. Ja. Auch wenn CDU und Merkel heißt oder so. Ja. Nee, aber die Zeit ist noch nicht so weit. Sonst hätten sie bestimmt auch einen aus den Armländern nehmen können, hier aus Schwarzafrika. Okay, Peter, ich danke dir für deinen Anruf. Das war's. Okay, tschüss. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Danke, tschüss. Mensch, Sabine, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir erstmal wieder eine Musik hier spielen. Ach, weil's ja. Gleich wieder ja, Fritz... meine Wunschmusik hast du ja schon kurz davor gespielt. Welche war das? Gott ist unser Sponsor, ja? Ja, habe ich die ganze Zeit schon auf dem Schrank zu liegen, weil bei uns zurzeit auf der Insel die Zeugen Jehovas unterwegs sind. Was heißt du auf der Insel? Ja, ich wohne auf einer Insel. Ach, echt? Ich bin zwar ein geborener Berliner, aber ich wohne jetzt auf einer Insel. Wo denn? Hier im Müggelsee? Haben die da Inseln? Nein, auf Helgoland. Auf Helgoland? Ja. Da hast du früher mal Butterfahrten, den gibt's immer noch? Klar. Echt? Ja, klar. Ach, spitze. Na, da reden wir gleich drüber. Ja? Gerne. Bis gleich. Tschüss. So. God is at work. Little Marcy war nicht. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Dann Fritz in Rathenow, dann 102,6. 102,6. Fritz Info. 23.34 Uhr, das Wetter nachts locker bewölkt oder klar. Es wird mit 3 bis minus 1 Grad ziemlich kalt. Morgen viel Sonnenschein bei 8 bis 11 Grad, aber deutlich kälter. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Der deutsche Josef Ratzinger ist das neue Oberhaupt der katholischen Kirche, der neue Papst. Der 78-Jährige wird den Namen Benedikt der 16. tragen. Aus Rom berichtet Stefan Trondle. Es ist die Sensation für Deutschland. Zum ersten Mal seit 1523 sitzt wieder ein deutscher Papst auf dem Heiligen Stuhl. Um 17.50 Uhr hatte weißer Rauch über dem Dach der Sixtinischen Kapelle das Ereignis angekündigt. Die Menschen begannen zu jubeln, auch wenn es noch eine Viertelstunde dauern sollte, bis die Glocken des Petersdoms bestätigten, dass die 115 Kardinäle tatsächlich einen neuen Papst gewählt haben. Nach gut 50 Minuten trat dann der Protodiakon des Kardinalskollegiums, Jorge Arturo Medina Esteves, auf die Loggia des Petersdoms, begrüßte die Menschen in mehreren Sprachen und verkündete das Habemus Papam. Wir haben einen Papst. Papst Benedikt der 16. wird am kommenden Sonntag mit einer großen Messe auf dem Petersplatz in sein Amt eingeführt. Eine der ersten Auslandsreisen des neuen Papstes wird nach Köln führen. Dort findet im August der katholische Weltjugendtag statt. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Schaar, hat mehr Zurückhaltung bei der Speicherung von Daten gefordert. In seinem in Berlin vorgelegten ersten Tätigkeitsbericht warnte Schaar davor, dass moderne Technologien es immer besser ermöglichten, den Einzelnen heimlich zu überwachen. In Erfurt wollen Schüler des Gutenberg-Gymnasiums 3 Jahre nach dem Amoklauf wieder in ihr Schulhaus zurückkehren. Das hat die Direktorin angekündigt. Die Schule war nach der Tat aufwendig saniert und umgebaut worden. Vor fast genau 3 Jahren hatte ein Schüler dort 16 Menschen und sich selbst erschossen. Die Berliner Eisbären sind erstmals deutscher Eishockeymeister. Im 3. Spiel des Playoff-Finales gewannen sie gegen Mannheim 4:1 und sicherten sich damit den Titel. Im Halbfinale des DFB-Pokal bezwang Schalke Werder Bremen mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Der Verkehr auf Fritz A11, Dreieck Uckermark Richtung Berliner Ring. Zwischen Joachimsthal und Schwanebeck ein Schwerlasttransport über Höhlen nicht möglich. Der Transport fährt dann weiter auf die A10. A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Ruhland und Schönefelder Kreuz ein Schwerlasttransport auch überholen hier nicht möglich. Und in Berlin gibt es Nachtbauarbeiten wieder einmal. Auf der 100, das ist der Stadtring Berlin. Diesmal Berlin-Neukölln Richtung Berlin-Wedding. Zwischen Wilmersdorf und Jakob-Kaiser-Platz wegen Instandhaltungsarbeiten. Vollsperrung bis morgen. Früh um 5. Ihr hört sie, ihr mögt sie, dann wählt sie. Fritz liebt die Musik. Ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1, eure Fritz Charts. Letzten Sonntag auf der 3. Like auf der 2. Must I always be waiting? Und auf der 1. Änderungsvorschläge? Fritz.de 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz. This is the song that I'm going to be singing to you, which is called Jesus is the Answer. Number 1. I'm going to do this song again. Number 2. I'm going to do this song again all the way up your ass. And number 3. I'm going to fuck your ass up like in a car crash. And number 4. I'm gonna fuck you up like a goddamn accident. And number 5, Jesus is the answer. This is the song that I'm going to rap about with the star. Jesus is the answer. Jesus is the answer to all your problems. He is the savior. The guy who will put to heaven. I'm gonna rap about this right now. And Jesus is the answer. I tell you about the time when Jesus was coming to Jerusalem. wherever I met. Rock over London, rock on Chicago. Mitsubishi, the wood is getting around. Wesley Willis. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So Kinder, dann will ich mal, trotzdem mit unüblich ist im Radio, will ich mal ganz ehrlich sein. Ich hatte echt vorhin total überhaupt ja keine Lust und dachte, nee, eine Papstsendung zu machen. Dann habe ich recht schnell gemerkt, ihr habt auch keine Lust, eine Papstsendung zu machen. Und da habe ich dann aber wieder total Lust gekriegt und gedacht, dann machen wir noch schön eine Sendung über den Papst. Und wenn es in dieser Sendung nicht klappt, puh, machen wir nächste Woche noch eine Papstsendung und übernächste eine etwas allgemeiner sich mit dem Katholizismus beschäftigenden Sendung und in der überübernächsten Sendung, eine, die sich dann so in noch weiterem Sinne überhaupt 2000 Jahre Christentum widmet. Wenn denn nicht. Ich weiß, klingt ein bisschen erpresserisch, ist es aber nicht. Aber sag doch mal, das wäre doch mal jetzt irgendwie mal, denn würde ich wirklich auch bereit aufzuhören, das jetzt vielleicht mal. Sowieso, Donnerstag sind der Videoschnipsel-Vortrag. Da ist ja ab Punkt 0 Uhr schöne Verlosung von ein paar Freikarten. Ich sag dann noch, welches Codewort man sagen muss, um da eine Karte zu erlangen. Wenn er nicht in der Zwischenzeit vielleicht doch nochmal ein theologisch gebildeter junger Mensch und uns hier so die katholisch-päpstliche Welt erklärend anrufen würde. Das ist hier die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ansonsten alle anderen können sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, hier ist ja noch Sabine, oder? Ja, ich bin auch da. So, Sabine, auf was verschlägt einen denn nach Helgoland? Ja, ich bin hier mal durch ein Konzert hergekommen und dann. Was denn für ein Konzert? Tote Hosen. Echt? Ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, hey, ist viel cooler als in Berlin und dann. Und dann hast du doch noch einen Helgoländer kennengelernt oder bist du so alleine nach Helgoland jetzt? Also ich bin ganz alleine nach Helgoland gezogen, habe dann ihn kennengelernt und den kenne ich jetzt eigentlich eher weniger. Ach so, echt? Ja. Wie ist denn so der Helgoländer? Was? Offensichtlich nicht so berückend. Der Helgoländer. Nee, war ja auch kein Eingeborener. War kein Eingeborener? War auch so ein Zugezogener? Ja. Mit denen möchte man ja nichts zu tun haben, wa? Selbst nee. Wenn man selber Zugezogener ist. Quatsch, nee, das hat damit nichts zu tun. Nee, wo kam der her? Das hat eben halt Gründe und das hat sich erledigt und fertig. Aber wo kam der her? Aus Mainz. Aus Mainz? Mhm. Ah, Mainz bleibt Mainz, hat ja mal gesagt, oder? Und eine Stadt wie eben. Naja, jetzt egal. Sabine, wo kommst du eigentlich her, Sabine? Aus Mitte. Aus Mitte? Ja. Ja. Und jetzt auf Helgoland? Ich 500 Meter vom Fernsehturm gewohnt und dann gleich so weit weggezogen. Ja. Mann, oh Mann. Und hast du das schon bereut? Nee. Ach nee, echt nicht? Nee, ich bin jetzt 2 Jahre hier. Also dieser Winter ist nicht so schön. Man kann nicht so richtig rausgehen, weil das irgendwie immer so viel Wind und Regen und so ist. Aber bereut habe ich es nicht. Ey, hier ist überhaupt ja kein Winter mehr. Ich habe jetzt schon irgendwie tagelang auf dem Balkon gesessen. Ja, na, das haben wir zwischendurch auch schon. Ach so, echt? Auf dem Balkon gesessen, aber so im Allgemeinen ist es ja noch nicht wirklich richtig. Braucht man dann in Helgoland Balkons? Da kann man aus der Tür rausgehen und ist schön auf der Insel, oder? Ja, na, wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich das Meer sehen. Oh, super. Ja. Super geil. Ja, toll. Und was macht man da auf Helgoland? Ja, ich hab Glück gehabt. Also ich habe zuerst im Krankenhaus gearbeitet. Da durfte ich dann nicht so richtig lange bleiben, weil ich da nicht so kompatibel mit meiner Kollegin war. Ah, ja. Die Berliner lassen uns ja auch nicht immer alles so sagen und wir fallen vor allen Dingen auch nicht. Ja. Wenn wir wissen, wir sind im Recht. Und dann habe ich ein Jahr im Lebensmittelhandel geschuftet. Hm. So 60 Stunden die Woche und jetzt bin ich beim Steuerberater als Buchhalter. Ah ja, jetzt habe ich Glück, jetzt wohne ich sozusagen auf einer Ferieninsel und habe jedes Wochenende frei. Wie ist denn so das Ansehen der Berliner auf Helgoland? Also arbeiten tun hier reichlich, Berliner und Brandenburger. Ach echt? Ja. Kriegt man gerade so Kellner, Servicebereich, ziemlich viele ja. Ja. Naja, man sagt dann schon irgendwo und so. Sag mal, nur die unfreundlichen Kellner bleiben hier, oder? Scheint so, ja. Sieht aber verdammt so aus. Naja, super. Ja, nee, aber ich sag mal so, guck mal, ich bin jetzt 41 und ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Das ist fast wie ein Sechser im Lotto. Boah. Ne? Ja. Also muss man ja heutzutage mal so sehen, auch wenn jetzt die innere Einstellung, sag ich mal, zu bestimmten Dingen vielleicht ganz anders ist, aber ich meine, das ist doch erstmal noch die nächsten 20 Jahre zumindest die Hoffnung, dass man so jeden Monat doch regelmäßig sein Geld kriegt, von dem man leben kann. Ja, ja, ja. Hört sich sehr spießig an, aber ist auch schön irgendwo. Und ja, das ist ja immer der irgendwie entweder cool sein oder dass man es schön hat, wa? Aber dann ist man ein Spießer. Naja, lass ich mich nicht von abschrecken. Ich meine, ja. Ich mache ja trotzdem irgendwo mein Ding, ne? Ja, ja, aber genau in diesem Pol, zwischen diesen Polen bewege ich mich ja auch. Lässig sein oder. Ah, naja, aber naja. Du brauchst aber zu essen, geht doch nicht anders. Du musst deine Miete bezahlen. Auf Essen, ja. Darauf kann man verzichten. Ja, nee, also wie gesagt, habe ich nicht bereut. Gut. Frau, hatte ich noch die sagen, ja, aber wir wollten ja über den Papst reden. Zu dem Hörer sagen, der davor uns gesprochen hat, ja? Der gemeint hat, dass er diesen Namen Benedikt vielleicht auch angenommen hat, wegen dem Benedikt dem 14., ja. Der ja die Inquisition entschärft hat. Ja. Ich habe aber von dem Ratzinger so in der letzten Zeit eben mehr so das Gegenteil gehört, dass er eben halt das ganz toll findet, dass die Kirche überhaupt so was wie die Inquisition eingeführt hat, weil das erste Mal war, dass eben halt überhaupt eine Rechtsprechung oder dass über jemanden öffentlich und in einem Gremium gerichtet wurde. Also ja. dass der im Prinzip diese ganze Inquisition so ziemlich positiv betrachtet, obwohl sie das ja eigentlich nicht war, ne? Also für mich jetzt nicht. Oder zumindest das, was ich so als Atheist davon so zu hören gekriegt habe von der Inquisition, ne? Wobei, die Überlegung ist ja schon erstmal ja nicht so falsch, war, dass man jetzt hier besonders ein geregeltes Verfahren einführt. Dass man praktisch nicht gleich, der hat den Teufel in sich, müssen wir gleich totschlagen. Ja, klar. Sondern, dass man erstmal. Hat das Gremium festgestellt, dass er den Teufel in sich hat und dann haben sie nur auf den Scheit darauf. Ja, dann ist natürlich irgendwie scheiße. Ja. Aber das ist immer das Problem des Rechtsstaates. Ja. Ja. Also aber ansonsten bist du ja auch irgendwie Berlin-Mitte total, also 500 Meter vom Fernsehturm, total Atheistin. Ja. Und die Reise nach Helgoland hat dich jetzt auch nicht zum christlichen Glauben bekehrt. Nee, obwohl das hier so ist, dass hier eigentlich die Kirche oder die Kirchen, ne, wir haben eine evangelische und eine katholische hier, dass die hier also, sag ich mal, prosperieren. Als kultureller Veranstalter hier also einen Großteil von dem abdecken, was im Jahr so passiert. An Konzerten und Lesungen und all sowas, da findet also übermäßig viel in der Kirche statt. Sag mal, haben die auch das Tote-Hosen-Konzert veranstaltet, mit dem nee, du nach Helgoland gekommen bist? Nee, das war die AVGH. Ah ja, was ist denn die AVGH? Die AVGH ist der Allgemeine Feten- und Veranstaltungsgesellschaft, die Allgemeine Feten- und Veranstaltungsgesellschaft Helgoland. Da bin ich, obwohl ich kein Vereinsmeier bin, inzwischen nun auch drin, ja. Das Schlitzohr Kerkhoff legt mir den Zettel drin, Benedikt gehört zu den beliebtesten Papstnamen. Sag mal, Matthias, wenn der Benedikt der 16. ist, dann kann man doch davon ausgehen, dass es ein relativ beliebter Name ist. Ja. Das sind 15 andere. Ja. Während der alte, war der zweite mit seinem Namen. Johannes Paul gehört eher zu den unbeliebtesten Papstnamen. Nee, Johannes, ihr habt mehrere. Ja, aber Johannes Paul. Ja, naja. Gab's offensichtlich nur ihn, also mit dem zwei. Also so rein aus. Ach, ist doch schön, wenn die Kollegen mitdenken. Weil ich ja diese Sendung hier mit den nervigsten Songs und was da so alles für ein Mist im Fernsehen kommt, sowieso nicht gucke. Ja. Hat man ja nur eine ganze Menge in der letzten Zeit mitbekommen, wenn man den Fernseher nicht abgeschaltet hat. Und da habe ich zumindest mal irgendwann erfahren, dass also die Päpste sich ihren Namen eben ja aus ihren Vorbildern irgendwo aussuchen und dass sie damit ja auch irgendwie immer so ein Programm darstellen wollen. Ne? Genau. Und Benedikt kommt ja nun von diesem Benedikt von Nursia, der diesen Benediktinerorden gegründet hat. Ne? Ja. Und ich habe jetzt nicht auf den Videotext nachgeguckt. Sondern? Im Meyers Lexikon stand leider nichts darüber drin. Aber und dann gleich Kons beliebteste Steuertricks. Und da stand es dann. Ich habe im alten Volksbrockhaus von 1937 mal nachgeguckt. Eieiei. So was kann man ja auch zu Hause haben. Ja, 37. So, und eben halt drin, dass also die Benediktiner, dass für die das Wichtigste im Prinzip ist Frömmigkeit und Arbeit. Und das passt wieder sehr gut zu dem Ratzinger. Ja. Ne? So dieses Innere, dass er eben praktisch die Kirche nach innen irgendwie Festien und vertreten will. Und dass er nicht so, also der wird mit Sicherheit nicht dieser Weltreisende werden, der Johannes Paul davor war. Na, abwarten. Kommt ja schon mal gleich nach Köln. Ja, naja, sicher, aber ich denke mal nicht, dass er das in dem Rahmen fortführen wird, ne? Und die Benediktiner, die haben, also wie ich seit 1500 Jahren oder so, die sind übrigens in Bayern mit am weitesten verbreitet, wo der ja auch herkommt, ne? Haben die sich eben halt der Erziehung verschrieben und der Ausbildung, haben einen Haufen Klöster und Kirchen gehabt und Schulen unterhalten, ne? Und ich denke mal so, diese wissenschaftliche Lehre oder so, was er ja praktisch, bevor er nach Rom kommt, auch irgendwie betrieben hat, das wird ihm sehr wichtig sein. Ne? Das ist schon, ja. Das ist aber so, ich meine, ein echter Auskenner, oder? Oder offensichtlich ein echter Auskenner, oder Ratzinger? Ja, ich denke Intellektueller? Schon. Intellektueller? Ich denke schon, ja. In der Hinsicht auf jeden Fall, ne? Und was ich also sehr für die Frauen in der katholischen Kirche eben halt sehr, sehr, sehr schade oder sehr, was für die sehr nachteilig ist, das steht da eben halt auch noch drin, Benediktinerinnen leben dem Gebet. Ne? Also, dass da wieder irgendwo ganz klar ist, dass im Prinzip die Rolle der Frauen in der Kirche nach deren Anschauung doch eher darauf beschränkt ist, eben halt, zu glauben. Ja. Zu glauben und zu beten. Und quasi fromm halt und arbeitslos. Frömmigkeit und Arbeitslosigkeit. Na? Dann doch ein total modernes Programm eigentlich. Ich sage mal so, im Prinzip, auch wenn er das jetzt selber nicht mehr erleben konnte, also ich glaube zumindest, dass er das nicht erleben konnte. Na, die Leute da in Rom sind der anderer Meinung. Da hat doch der letzte Papst zumindest eins geschafft. Der hat über 200 Menschen, die sich ansonsten an den Hals springen würden, dazu gebracht, dass sie mehrere Stunden zusammen auf einer Bank sitzen. Naja, gut, das schaffen ja immer, die großen Toten schaffen das auch immer. Also naja, der letzte, als Tito gestorben ist, da waren auch alle da und haben sich nicht gekloppt. Ja, aber ich meine, das ist vielleicht nicht allzu oft. Dass naja, so viel Anstand muss sein, nur dass sie sich sonst nicht hinfahren. Aber ansonsten, warum, die könnten im Grunde, könnten die auch Weihnachten zusammen feiern. Naja, die könnten ja auch mal anfangen. Auch Busch und Hasse, Hussi, wenn man die ein bisschen auseinandersetzt, dann passiert da auch nichts. Naja, aber ich meine, das ist doch, wäre die Gelegenheit gewesen, mal... Ja, aber reden, naja, das machen sie ja eher nicht. Ja, naja, das ist ja eben halt das Schade. Und ja. wenn ich mir, sag ich mal, als Atheist irgendwas von der Kirche erhoffe, dass das jetzt, sag ich mal, irgendwas bringt... Dass sie miteinander reden. Ja. Stimmt, das wäre das Schlechteste nicht. Das wäre eigentlich für mich überhaupt das, was mich an der Kirche am meisten reizt oder interessiert. Ne? Bisschen reden, genau. Und jetzt mache ich hier quasi so einen Kommunikationsort auf und denkst du, da ruft mal einen Theologe an? Ja. Auch schrecklich, oder? Ja, eigentlich. Ja, naja, aber das bestätigt jetzt irgendwie das Bild, das du von der Kirche hast, dass sie nicht reden. Jedenfalls nicht mit mir. Naja. Frechheit. Vielleicht hast du sie mal irgendwann verschreckt. Nein, ich doch nicht. Oder? Nee. Ja, weiß ich nicht. Naja, ich bin doch kein Versteller. Ich sage, ich bin Atheist, dann ist er gut. Ja, ich meine, ich höre ja auch fast immer zu und rufe eigentlich so gut wie nie an. Siehste, naja, aber wo bleiben die ganzen Katholiken, Mensch? Da hören da wahrscheinlich auch welche heimlich. Naja, vielleicht aber wissen die vielleicht nicht, dass man... Tun jetzt. Vielleicht darf man... Ach so, dass sie feiern. Ja. Hier knallen die Sektkorken. Genau. Sabine, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja. Ja? Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. So, na jetzt brummt hier auf immer. Jetzt rufen die alle an, Warte, oder? Ach so. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Machen wir hier mal Pause. Ihr könnt ja mal, ruft doch mal hier an. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ja, ansonsten hier jetzt irgendwie für gottesfürchtige junge Menschen, die auch Auskenner sind, ist das hier die Telefonnummer. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. So, jetzt sind hier Alexander und Toni in der Leitung. Hallo? Ja, hallo. Hallo, hallo. Zusammen, ja, aber, ja, okay. Ja, weiß ich auch nicht. Bisher aber auch keiner, der jetzt ein wirklich jutet, naja, wobei Sabine so ein bisschen, aber ein jutet Wort über Ratzinger verloren, Benedikt den 16. verloren hätte. Alexander, ja. Wie sieht's da bei dir aus? Ich bin auch keine gute Wort sagen für einen Papst und so. Ich bin kein gläubiger Mensch in dieser Richtung, sondern Islamist. Ja. Ich komme aus Kreuzberg und aus Berlin und ich habe ein gestörtes Verhältnis zu dieser Papstwahl überhaupt, ja. Ach so? Ja. Warum? Das ist, Es gefällt mir nicht, ja, dass die Leute so einen riesen Aufwand darüber. Sag mal, du hast so einen englischen Dialekt. Woher kommst denn du? Nein, ich komme aus Iran. Aus dem Iran? Ach so, ja. Das klang jetzt so amerikanisch-englisch. Nee. Iran. Nee, in Kreuzberg ist es ein bisschen so gemischt. Ja. Ja. Und, du kannst ja verstehen, dass sie einen Riesenaufwand... Naja, sag mal, aber als Khomeini gestorben ist oder gekommen ist, ja, da war doch irgendwie auch Riesenaufwand. Ja, okay, ich finde es auch, ich finde solche Aufwände nie gut, ja. Ach so. Dass man immer so viele macht, ja. Also ich weiß, glaube, dass das die Leute wirklich Macht besitzen, ja. Die an der Führung dann sind und da Papst sind oder. Ja, aber dann gibt's ja irgendwie so ein paar Leute, die können dann doch schon irgendwie so Hunderttausende oder Millionen in Bewegung setzen. Zum Beispiel der Papst oder sagen wir mal Khomeini oder was. Es ist erschreckend, ja. Ja. Ist es so irgendwie ist es erschreckend, aber irgendwie zeigt es doch auch, dass man schon immer mal gerne einen hat, der Ansagen macht, oder? Na gut, okay, man kann das vielleicht so, ich finde es aber sehr, sehr dumm, irgendwo, dass so viele Menschen sich hinter so eine Person stellen. Hinter eine Person, nur. Und, man sollte vielleicht das Gute in sich irgendwo auf eine andere Art und Weise irgendwo machen, ja. Mhm. Nicht durch einen Führer immer. Also ja. Sie haben ja gut gesagt, ja, Führer Geburtstag und so, dieser 20. April ist dieser hässliche Hitler, ja. Ja. Und das war ja genauso schrecklich, ja. Und ich meine, diese Führerperson. Naja, genauso schrecklich, ja. Also war genauso, ist jetzt ein bisschen schwer. Ja. Also ich meine, sagen wir mal, es gibt schon doch immer noch Unterschiede zwischen Hitler, ja. Khomeini, Ratzinger ja. und Iggy Pop oder Madonna oder okay. Was du auch immer willst. So, ja, das ist, ich weiß nicht, ob ich mich auch hinter solche Beckenbauer stehen wollte, dass die Pop-Ikonen sind und so, das glaube ich nicht. Da. Nein, da bin ich konsequent. Wobei, ich bin ja schon Fan von, sagen wir mal, Marilyn Monroe, okay. Kurt Cobain, oder? Ist das schon irgendwie super? Ja, das ist schon in Ordnung, irgendwo, dass man einfach keinen Schaden für die Menschen. Wäre schon auch eine gute Frage, wer mehr Platten verkauft hat, war der letzte Papst oder Kurt Cobain? Ja, glaube ich. Ist unklar. Toni! Okay. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu der ganzen Geschichte? Ja, es gibt eigentlich noch kein richtiges. Hab heute Abend erst zufällig davon erfahren. Gestern Abend konntest du noch nicht erfahren. Ist ja erst heute Abend passiert praktisch. Ich rufe eigentlich an wegen der Birne. Ach so, hast du jetzt... Ich bin ja Birne in der Bibel. Ja, und? Im Alten Testament. Und ich habe herausgefunden, dass in der ganzen Bibel keine Birne vorkommt. Siehste, war meine These. Alexander, taucht die Birne denn im Koran auf? Gibt's da Birnen? Nein, gibt's, glaube ich, nicht. Nein. Auch nicht? Hm. Also in der Bibel sind ja auch immer so Äpfel, Pfirsiche, wahrscheinlich Kirschen. Also Äpfel kommen auch definitiv nicht vor. Sicher? Es wird eigentlich nur... die Frucht genannt, aber es wird nicht gesagt, was es für eine Frucht ist. Ach so, aber so sagen wir mal, so Orangenblüten, sowas kommt doch vor. Blüten im Alten Testament kommt definitiv keine vor, also nicht definitiv benannt vor. Aber im Alten Testament doch Pfirsichhaut und so. Ja, Pfirsichhaut. Hohelied, also, Salomon. Zu tun. Aber Birne kommt definitiv nicht vor. Echt? Na, das glaube ich gerne. Und Alexander, du hast jetzt irgendwie, was die Früchte im Koran betrifft? Keine große Ahnung, ja, was die Früchte betrifft, ja, ich glaube, die Früchte des Lebens sind immer sehr wertvoll. Ja, so, was alles, was man essen kann und den Menschen hilft, ja, das ist immer gut. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal ein super Statement zur Mitternacht. Ich danke euch beiden für euren Anruf. Ja? Okay, schöne Nacht noch. Tschüss. Ciao. So, ab jetzt könnt ihr quasi eine Karte für den Videoschnipselvortrag am Donnerstag, 21 Uhr, in der Volksbühne gewinnen. Ihr müsstet dazu den Namen des neuen Papstes beim Kollegen Kerkhoff unter dieser Telefonnummer hinterlassen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten anzurufen, zu versuchen, eine Karte zu gewinnen für den Videoschnipselvortrag oder euch an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden, wenn euer Herz so voll ist, dass eure Zunge überzuquälen droht. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Oder wenn ihr euch sagt, sag mal, sind hier Partyveranstalter oder eine Radiosendung, geht mir da am Arsch vorbei, ich will Radio hören, dann könnt ihr schön zuhören. Und zwar den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Hier ist er. Der asoziale Start in die Zukunft. 19. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also verabredeten wir uns spontan mit Bernd Gürke in einer Kneipe namens Pipapo in Schöneberg. Berg tranken, Bier und aßen Oliven, als Jürgen auf einmal anfing zu lispeln, was vermutlich am zugesetzten Eisen-2-Gluconat der Überm-Früchte lag. Und wir redeten so unbeholfen über dies und das, bis Bernd irgendwann aufs Klo ging, während Jürgen und ich den Laden ohne zu bezahlen verließen, um in den nächsten zu gehen, und zwar ins Wirtschaftswunder in der Yorkstraße, wo ein bemerkenswerter Männerüberschuss herrschte und wir uns über unsere sexuellen und politischen Ausrichtungen austauschten. Hessentum und Rechtsradikalismus schließen einander ungefähr so aus wie Anstand und eine Karriere im Großkapitalbereich. Das heißt Genitalbereich. Das ist ja völlig sexualitätsfixiert. Quatsch. Natürlich. Komm, jetzt suchen wir mal hier noch eine Partnerin für dich. Wieso, da gibt's doch nicht viel zu suchen. Wieso denn? Na, weil hier weit und breit nur eine Frau zu entdecken ist. Echt? Na ja. Wo denn, wo denn? Na da, direkt gegenüber. Direkt gegenüber? An der Bar. Ach, krieg ihn an. Oder besser gesagt dahinter. Ja, ja, ja. Ich meine, kommt doch nicht schlecht, das Mädchen, oder? Was sagst du? Spitze, das ist ja großartig, das ist ja super. Ja, nicht schlecht. Boah, du kommst ja derart geil rüber. Schon klasse, wa? Boah, dit wirkt. Haut schon rein, dit ja. Haut drin. Ja. 1A. Alright. Mann. Hey Mann, und du tust dich einfach nur so, du findest die auch super schick? Ja, die ist so super schick, finde ich schon. Ich glaube, ich werde die einfach ansprechen. Nein. Ja, klar, wieso nicht? Na, überleg mal. Meinst du, man muss da vorsichtig sein? Naja, aber klar. Quatsch, wieso denn? Kannst du dir vorstellen, dass irgendwas wirklich Schlimmes passiert, wenn ich die jetzt anspreche? Nee, nicht so richtig. Nee, nee, eigentlich gar nicht. Na also. Und gibt es da, sagen wir mal, so Situationen, wo du denkst, oh, da sollte man von vornherein vorsichtig sein? Wieso, wo denn schon großartig? Zum Beispiel, wenn man sich verlobt. Sind da Vorsichtsmaßnahmen vonnöten? Wieso denn gleich verloben? Ich weiß ja nicht mal, wie die heißt. Du bist jetzt nicht so ein Vorsichtsmaßnahme? Nee, grundsätzlich eigentlich nicht. Aber ich meine zum Beispiel, man muss da wahrscheinlich auch Vorsichtsmaßnahmen für ein erste Rendezvous treffen zum Beispiel. Ach so. Da wäre doch zum Beispiel eine Vorsichtsmaßnahme kein weißes Hemd. Ach so, stimmt eigentlich. Ja. Oder weil man sich natürlich irgendwie, wenn man sich dann irgendwie zwischendurch voll schmattert oder noch ein Eis isst, dann sieht man natürlich irgendwie gleich komplett losermäßig aus. Ja, aber deswegen gehe ich mich jetzt nicht extra nochmal umziehen. Nee. Ich werde vielmehr von vornherein versuchen, so eine Erwartungshaltung, was Eiseinladung angeht, bei ihr zu verhindern. Ja, ist auch eine gute Idee. Und natürlich keinesfalls vergessen, das Deo rechtzeitig zu applizieren. Du nimmst ein Deo mit zu einem Rendezvous? Ja, natürlich, genauso wie Mundspray. Mundspray, auch noch? Ja, natürlich, was denkst du denn, worauf die Frauen stehen, auf die ich stehe? Oh. Ja. Was noch? Kondome? Ja, klar. Weißt du, na ja, klar, ich hab von einem Rendezvous gesprochen. Na ja, klar, man geht auch vorher am besten nochmal zum Zahnarzt zum Beispiel. Zahnarzt und Kondom. Ich meine, was meinst du denn, was sich eine Frau sagt, wenn sie an Typen gerät mit so extrem schlecht sitzenden Keramik-Inlays? Trinkt der Typ sehr viel? Ja, zum Beispiel, das kann's ja wohl nicht sein, oder? Nee. Was machst du denn? Ja, was schon, ich lass mir einen Zahnarzttermin geben. Aha. Guten Tag, Chippe hier. Ich hätte gern einen Termin. Ja, so schnell wie möglich natürlich. Ja. 9 Uhr ist okay. Danke. Tschüss. Toll. Ja klar, ein erster Schritt ist getan. Wie geht's weiter? Ich werde jetzt einfach zu ihr hingehen und was bestellen. Warten. Erstmal ein Liter Wasser. Was war das? Ja, du hast richtig gehört, ein Liter Wasser. Das schafft man doch nicht, ein Liter Wasser, ey. Klar, muss man aber einfach als Vorsichtsmaßnahme. Wieso denn? Ja, möchtest du eventuell neben so einem verkaterten Typen morgens aufwachen? Nee. Siehst du, ein Liter Wasser am Abend senkt dieses Risiko. Ja, du bist doch auch nie betrunken. Ja, aber wer weiß, was alles passieren kann. Naja, siehst du, wenn man jetzt den Ehrgeiz hat, richtig betrunken zu sein, dann hilft mir ein Liter Wasser nicht weiter. So? Nee. Der hilft dann hinterher bloß den meinen Mineralhaushalt ausgleichen. So. Aber ansonsten hilft der ja nicht. Ach so, deswegen gibt's auch überhaupt Mineralwasser? Naja, genau, wegen ja, Mineralien und Salze und sowas. Verstehe. Weil die so rausgespült werden. Durch den übermäßigen Alkoholgenuss. Ja, und welchen Vorwand soll ich jetzt sonst nehmen, sie anzusprechen? Zum Beispiel, ich finde ja immer auch, wenn man betrunken ins Bett fällt, schon gleich eine Aspirin nehmen. Denn dann spart man sich die am nächsten Morgen. Ach so, klingt plausibel. Auch eine praktische Vorsichtsmaßnahme. Ja. Aus der Lebenserfahrung spricht. Dann werde ich sie mal fragen, ob sie eine Aspirin hat. Okay. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche Zusammenfassung aller bisherigen Teile. Nein, kann eine feine Sendung werden nächste Woche. Da ist wieder eine Stunde voll, die können wir uns dann anhören. Kinder, ich bin natürlich total enttäuscht von euch. Ihr seid ja offensichtlich nur den Werten dieser Welt verhaftet. Und über andere mit euch zu reden, scheint recht sinnlos zu sein. Ihr Telefon, die Leitungen sind voll, nur weil hier ein paar blöde Karten für den Videoschnipselvortrag verlost werden. Das ist nicht schön. Ich will mit Leuten reden, die jetzt, die an Gott glauben, verdammt nochmal, und einen anständigen und mir anständigen irgendwie Papst erklären können. Das ist ja dann die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Wahltelefonzentrale im Moment aber, glaube ich, noch für die Kartenverlosung. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Naja, so lange hören wir uns aber jetzt nochmal hier seelisch aufbauende Musik an. Die anderen können sich ja an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam. 731-39-32. Und jetzt haben wir mal hier eine total modernifizierte Variante, die ich mir von der katholischen Kirche nicht erwarte. Jesus und die Rocker. Naja. Gegend trieb sich eine Rockerbande rum. Sie waren gerade aus dem Fürsorgeheim ausgerissen. Der Boss, den sie Buddy nannten, hatte es fertig gebracht, aus dem Knast auszubrechen. Er sollte dort nämlich Einbruch und Automaten knacken und schwere Körperverletzung absitzen. Wohlfahrtsausschuss brachte seine tiefste Besorgnis über das Rockerunwesen zum Ausdruck. Buddy, ich weiß nicht, ob auch du mich einmal bitten wirst. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Aber das sag ich dir jetzt, wenn du einmal so weit bist, noch heute wärst du bei mir. Wenn du einmal so weit bist, noch heute wärst du bei mir. Ich geh zur Polizei, weg mit diesen Typen in ein Arbeitshaus. Den Knüppel drauf, wenn sie nicht barrieren, statt sie mit so'n Labern zu hofieren. Und der unterstützt ihn noch. Gern und redet sein Blech. Ich bin nicht gekommen, gerechnet zu rufen, ob die mich jemals verstehen. So, das waren jetzt gewissermaßen Jesus und die Rocker. Are you gorgeous? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, da sind jetzt Friedemann und David. Ja, hallo. Ja, ist denn jetzt mal eh ein neuer Papst-Fan dabei? Nö. Na super. Warum denn nicht? Ja, weil der Papst einfach wenig mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Wer spricht denn jetzt? Friedemann. Friedemann? Warum hat er wenig mit dem Christen? Ist ja auch eine kühne These, oder? Naja, ich weiß nicht. Also ich selber bin Christ und lese so manchmal in der Bibel und frage mich immer, ob die eine andere Bibel haben als ich oder... Ja, wobei, dass sie sich nicht auskennen würden in der Bibel, kann man ja dem Papst schwer unterstellen, oder? Kann man schwer unterstellen, aber naja, es wurde ja schon viel verrückte Sachen getan, auch in der Vergangenheit, Kreuzzüge und so weiter, muss man ja erwähnen, die einfach wenig damit zu tun haben und die Existenz eines Papstes ist in meinen Augen als rein hohn gegenüber der Bibel. Ja. David? Ja? Wie ist dein Verhältnis dazu, zu der Argumentation jetzt von Friedemann? Ja, wie mir scheint, bin ich da nicht so ganz anderer Ansicht. Also ich bin aus der Kirche ausgetreten, muss ich da gleich voranschicken. Denn für mich ist das alles, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, eine einzige verlogene, heuchlerische Scheiße. Klingt jetzt aber nicht so, als ob du jemals wirklich in der Kirche drin gewesen wärst. Also sagen wir, der Satz sogar konfirmiert worden. Ja, aber das ist ja worden. Das klingt recht passiv. Also jetzt aktiv? Eher nicht. Gut, ich habe auch einen Konfirmationsunterricht durchlaufen, 3 Jahre. Ist ja auch wie Regen, oder? Bitte? Ist ja auch wie Regen. Ja, wenn du das so sehen willst. Ja, nee, also ich meine, du warst jetzt nicht mal irgendwann glühender Christ. Nee, bestimmt nicht. Ach so, nie. Ja, denn das ist auch keine Leistung, aus der Kirche ausgetreten zu sein. Also nee, natürlich nicht. Aber vor allem, ich habe mir irgendwann, dachte ich mal, bin ich auf den Trichter gekommen, dass es doch mal ganz interessant ist, wenigstens Bescheid zu wissen. Und dann habe ich mir auch mal ein bisschen Zeit gehabt und habe mal angefangen, die Bibel zu lesen. Also ich habe nicht irgendwie Sachen irgendwo rausgepickt, sondern ich habe die gelesen wie ein Buch, weißt du? Ja. Da schlägst du auf mit der ersten Seite und fängst mit der ersten Seite an und liest es dann durch bis nach hinten. Ja. Und dann kannst du dir ein Urteil machen. Warten jetzt das Neue Testament oder das Alte? Was? Das Neue Testament oder das Alte oder betet? Beides. Echt? Ja, sicherlich. Ich meine, wenn schon, oder? Naja, ich kenne keinen, der von vorne bis hinten gelesen hätte. Ja, wenn ich mir über irgendwas ein Urteil bilden will, dann versuche ich mir ein möglichst komplettes Bild zu machen. Ja. Und mich nicht mit irgendwelchen Facetten zufrieden zu geben. Friedemann, hast du es von vorne bis hinten gelesen? Insgesamt schon mehrmals sicherlich, ja. Ach echt? Ja. Ja. Was war denn jetzt, David, dein Hauptenttäuschungspunkt? Zum einen, dass im Neuen Testament geht es dann gleich los. Das ist also dann sehr fragwürdig, wird es dann für mich gleich auf der ersten Seite, wo dann der Stammbaum, wo dann die Herleitung von Jesus verlesen wird, der ganze Stammbaum, das ist schon sehr, sehr fragwürdig. Angeblich ist er ja, ist es ja eine unbefleckte Empfängnis. Also David, wenn ich da jetzt mal unterbrechen darf. Also eben hast du noch die Bibel gegen die Kirche ins Feld geführt. Jetzt redest du über die Bibel und bist aber auch gleich auf der ersten Seite enttäuscht. Ich rede jetzt vom Neuen Testament, ja, auf der ersten Seite. Ja. Aber eben hast du gewissermaßen noch die Bibel, also das Alte und das Neue Testament, gegen die Kirche angeführt. Und du sagst, es stimmt alles vorne und hinten nicht. Nicht das Alte und das Neue Testament. Es kommt drauf an. Es gibt gewisse Dinge, die im Alten Testament stehen, die eindeutig, ich kann dir da ein Stück zitieren zum Beispiel, was sich eindeutig gegen das Christentum wendet, wenn man nachdenken kann. Natürlich nur. Wobei es ja ohne kühne These, dass sich die Bibel gegen das Christentum wendet. Das ist den Götzendienst. Ja. Wenn ich das mal vorlesen darf. Ja, aber der meint ja, der ist ja Götze, ist ja nicht Gott. Nein, Gott nicht, aber Jesus. Nee, Götze, nee, Gott. Aber auch nicht Götze. Jesus ist doch kein Götze. Götze sind gewissermaßen die Schröders und Müntefierings und Madonnas und Michael Jacksons und Stalins und Dingsins dieser Welt. Und die anderen Götter. Aber doch nicht. Kannst du mal kurz vorlesen? Ja. Willst du mal hören? Ja. Das ist, steht Jesaja 44, das geht bei 9 los, Spott über den Götzendienst. Die Götzenbildner sind allesamt nichtig und ihre Lieblingswerke sind unnütz. Ihre Knechte sehen nichts und merken nichts, damit sie zu Schanden werden. Wer einen Götzen macht und ein Bild sich gießt, tut es ohne Nutzen. Ja, aber der meint doch die anderen. Damit, der meint doch nicht den lieben Gott. Wenn ich das zu Ende lesen darf, wird ja klar, dass damit auch diese Holzfiguren gemeint sind, diese ja Jesusfiguren am Kreuz. Das ist genau derselbe Scheiß, das ist genau das, worum es hier geht, von dem, was ich gerade vorlesen will. Oh ja, weiter. Ich brauche ja natürlich ein paar Minuten für. Ja. Ich meine, wir können es auch lassen. Versuch's mal in einer Minute. Da muss ich sehr schnell lesen. Ja, ich kann schnell hören. Ja, gut. Ja, betrogen werden alle seine Verehrer und seine Verfertiger müssen erröten. Sie sollen alle zusammentreten und erscheinen. Sie werden erschrecken und beschämt werden. Der Schmied arbeitet über der Kohlenglut und formt sein Werk mit dem Hammer und gestaltet es mit seinem starken Arm. Dabei wird er hungrig und entkräftet, trinkt kein Wasser und ist erschöpft. Der Holzschnitzer spannt die Schnur, zeichnet einen Riss mit seinem Stift, gibt mit dem Messer dem Holz eine Gestalt und formt es nach dem Zirkel. Er macht es zur Figur eines Mannes, zum Bild eines Menschengesichts, dass es in einem Tempel wohne. Ein anderer fällt eine Zeder oder nimmt seine Eiche und so weiter und so fort. Ich kürze es ein bisschen ab. Ja. Den Rest davon macht er zu einem Gott, zu einem Götzenbild. Er beugt sich vor ihm, wirft sich vor ihm nieder und fleht es zu ihm. Hilf mir, du bist ja mein Gott. Sie sind unverständlich und sehen es nicht ein, denn ihre Augen sind verklebt, so dass sie nicht sehen und ihre Herzen, dass sie nicht zur Einsicht kommen. Keiner denkt darüber nach, keiner hat so viel Einsicht und Verstand, dass er sich sagt, einen Teil habe ich im Feuer verbrannt. Moment, muss ich gerade umblättern. Ich habe auf seinen Kohlen Brot gebacken, Fleisch gebraten und es gegessen. Den Rest davon soll ich zum Gräuelbild machen. Mich vor einem Holzklotz niederwerfen. Nichts anderes tun die Christen in ihren Scheißkirchen. Weil wer Asche hütet, den hat sein törichtes Herz verführt. Nicht wird er seine Seele retten. Denn nicht wird er sprechen. Ist es nicht Trug, was ich in meiner Rechten halte? Mensch, du bist ja auch ein ausdrucksstarker Leser. Friedemann? Ja? Was denkst du, wenn du jetzt so einen Text hörst? Naja, das hätte man auch mit einem Satz sagen können. Es steht auch in der Bibel, man soll sich kein Bild von Gott machen. Und da gebe ich ihm ein Recht. Das ist halt etwas, was die Kirche macht, was definitiv dem der Aussage der Bibel widerspricht. Ja, aber ist das jetzt das eigentliche Problem der Kirche? Vielleicht wäre das eigentliche Problem mit dem Papst ist, dass eindeutig in der Bibel steht, dass es nur einen, also der Papst wird ja als Mittler zwischen Gott und Menschen bezeichnet. Ja. So, und es steht in der Bibel, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, das ist Jesus. Also wird damit der Papst auf die Stufe von Jesus erhoben. Und dem Papst wird Unfehlbarkeit der zugeschrieben. Hat, glaube ich, nur der letzte Papst irgendwie eingeführt, dass der Papst unfehlbar ist. Und das wiederum widerspricht auch grundsätzlich der Bibel, dass kein Mensch unfehlbar ist. Das wäre jetzt gewissermaßen eure schärfste Kritik an der Kirche? Ja, das ist ja das Essentielle an der Bibel, ist doch am ganzen christlichen Glauben ist doch bitte, dass es nur einen Unfehlbaren gab und das war Jesus. Und dass es auch nur einen Weg zu Gott gibt und zwar der über Jesus. Und wenn man jetzt anfängt... Das ist ja auch völliger Blödsinn. Nö. Doch, natürlich. Nur einen Weg zu Gott und der geht über Jesus? Das stimmt so in der Bibel, ja. Lies mal die Bibel, dann weißt du, dass es nicht so ist. Habe ich so ein paar Mal gemacht, wie gesagt. Ja, dann wirst du wahrscheinlich irgendwie vernagelt. Ja, das ist möglich, ja. Ja, das ist möglich, stimmt. Also ich möchte Mensch, David, also, jetzt hieß sie aber gleich in die Vollen. Bitte? Jetzt hieß sie aber auch gleich in die Vollen, David. Ja, ich könnte natürlich noch ein paar Sachen, das würde jetzt alles nicht so weit, für die Zeit haben wir nicht mehr. Aber ich habe mir extra nochmal hier die Seite, die erste Seite aufgestiegen, das mit dem aufgeschlagen, das Evangelium nach Matthäus. Ja. Also das ist die erste Seite vom Neuen Testament, ja, wo dann die Ahnenreihe sozusagen von Jesus zelebriert wird. Ja. Und da wird einem schon klar, dass das Neue Testament komplett Lug und Trug ist. Du kannst die Bibel nehmen und das Neue Testament abschneiden und in den Ofen schmeißen. Dann ist es genau am richtigen Platz. Na, dann bist du beim jüdischen Glauben geblieben, ist ja auch okay. Ja, richtig, der christliche Glaube lehnt sich ja nur an am jüdischen Glauben. Entlehnt alles aus dem jüdischen Glauben. Nimmt das Alte Testament und führt dann angeblich was fort. Und das neue, die Evangelien im Neuen Testament, das ist ja auch nur eine Wiederholung. Wenn du das erste Evangelium gelesen hast, das reicht. Dann der Rest wiederholt sich. Das wiederholt sich immer nur noch mehr, damit es halt auch nach ein bisschen was aussieht. So scheint mir das. So kommt mir das jedenfalls vor. Ja, ich glaub, da wird nichts zu irgendwas aufgeblasen. Das ist irgendwie, ich könnte mich darüber aufregen, ehrlich. Ich will das nicht tun, weil es lächerlich ist irgendwo. Es gelingt dir nicht, das nicht zu tun. Es gelingt dir nicht, das nicht zu tun. Ja, wenn ich mich wirklich aufregen würde, hört sich das noch ein bisschen anders an. Echt? Ja, dann bin ich froh, dass wir jetzt nur ein wenig, weil mir noch in der Aufwärmphase verhasst ist. Das weil was? Weil mir Dummheit und Uneinsichtigkeit im Allgemeinen verhasst ist. Ja, aber Wut über Dummheit macht die Welt nicht klüger, würde ich sagen. Nein, ich bin ja auch nicht wirklich wütend. Ich halte mich noch nicht. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ah, da möchte ich dich wirklich nicht erleben, wenn du mal wütend bist. Ja, das will ich dir auch nicht wünschen. Ja. Nee, aber das ist wahrhaftig, echt, wenn ich das sehe, also das Evangelium nach Matthäus, ich lese nur Abstammung Jesu. Ja. Das ist das Erste. Wenn ich das nur gelesen habe, dann weiß ich, dass das Neue Testament ein einziges Lügen ist. Wieso? Was empört dich daran? Bitte? Was empört dich an diesem Stammbaum quasi? Angeblich ist Jesus ja geboren von Maria und zwar nach einer unbefleckten Empfängnis. Ja. Und das wird von den Christen propagiert. Unbefleckte Empfängnis heißt, dass sie niemals den Koitus mit Josef ausgeübt hat. Ja, da ist ja Jesus ist ja auch nicht Josefs Sohn. Ja. Sie haben also, Maria hat also nicht mit Josef korpuliert. Ja. Und insofern ist diese ganze Ahnenreihe, die Abstammung Jesu, wie es im Neuen Testament steht, Bullshit. Weil da wird nämlich... Bullshit scheint mir in dem Zusammenhang nicht das rechte Wort zu sein. Ja. Jakob und so weiter, bla bla und immer so weiter über David. Und das sind alles die vorgeblich, bis man dann irgendwann bei Josef ankommt. Ja. Dem Mann Mariens, von welcher Jesus geboren wurde. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Einerseits ist es angeblich eine unbefleckte Empfängnis. Naja, aber das Problem kennt man doch nur aus dem Alltag. Die Frage nach Vaterschaftstest. Heißt ja nicht, wenn du Mann bist, heißt doch nicht, wenn du Mann der Frau bist, dass du Vater des Kindes bist, verdammt normal. Also so viel praktisches Verständnis sollte man ja auch haben, wenn man es nicht so toll findet. Na gut, dann ist das aber alles Schwachsinn, was hier steht. Wieso? Im Neuen Testament, wenn dem so ist, wie du sagst, ja, dann ist das Bullshit. Oh. Dann können sie diese ganze Reihe Abstammung Jesu, da kannst du einen Haken dran machen, kannst du vergessen. Friedemann? Weil es, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, irgendwie Hirnwichserei ist. Friedemann, hilf! Ja? Friedemann, hilf! Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Diskussion führt am Thema vorbei und braucht man nicht weiter zu führen. Ich könnte da jetzt stundenlang drüber reden, aber das ist nicht wirklich sinnvoll und führt komplett am Thema vorbei. Super. Wollen wir uns darauf einigen? Ich muss nicht über die Abstammung von Jesus diskutieren mit so einem Papst, jetzt, keine Ahnung. Nein, ich wollte damit nur versuchen, irgendwie deutlich zu machen, das dass sind alle das Bullshit im Allgemeinen für mich fragwürdig halten. Ja, aber sag mal, eine Sache, die 100 Millionen Menschen mobilisieren kann, kann die nur Unrecht haben? Ja, auf jeden Fall. Millionen Fliegen fressen Scheiße. Echt? Auf jeden Fall. Ah ja, das Argument kann ich auch. Fliegen fressen Scheiße. Es gibt genug Narren in der Welt, die sich immer gern zum Besten halten lassen. Das hat die Geschichte ja schon mehr als einmal gezeigt. Meinst du, das würdest du jetzt, sagen wir mal, jedem Menschen, der an Gott glaubt oder irgendwie Katholik ist in Lateinamerika, in Afrika, in sonst wo, sagen, ey, du bist ein Idiot? Allen Katholiken sage ich das mit Sicherheit gerne aus voller Überzeugung. Echt? Du brauchst ja nur die ganze Geschichte dir zu betrachten. Da könnte man... Das ist dann vielleicht auch... Warte mal, lass mich mal runter... Ich will jetzt nicht über die Geschichte reden, aber dazu hört ja dann doch irgendwie eine tüchtige Portion Selbstbewusstsein, oder? Ja, das habe ich. Ja. aber nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern auch das entsprechende Wissen. Ja? Woher wissen wir, dass du das Wissen hast? Weil ich mich ein bisschen mit der Geschichte befasst habe. Ich meine, denk doch mal nur an die Inquisition. Warte doch mal. Aber ist das ein Argument, dass man sich ein bisschen damit befasst hat, dass man dann wirklich einer ist, der weiß? Ja, nicht wirklich. Ja, ich weiß eine ganze Menge. Ich weiß nicht alles, aber ich weiß doch eine ganze Menge. Ich weiß zum Beispiel, dass die Inquisition unter Papst Innozenz, dem so und so vielten, von der hat ums 12. Jahrhundert, die genaue Jahreszahl kann ich dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen, ums 12. Jahrhundert hat er sein Amt angetreten, von 1198, glaube ich, bis 1216 war es ganz genau, hat Papst Innozenz der Dritte sein Amt angetreten und hat die Inquisition ausgelöst und die hat erst ein Ende gefunden, im 17. Jahrhundert. Das heißt, weit über ein halbes Jahrtausend entsetzliche Abscheulichkeiten und Grausamkeiten im Namen der katholischen Kirche, im Namen Jesu. Und dann willst du mir was von Nächstenliebe und Christentum erzählen? Da kann ich drauf pissen, Mann. Friedemann? Ja? Was hält dich am christlichen Glauben? Ja, mich hält am christlichen Glauben, dass ich aus der Bibel andere Lehren gezogen habe, als die von der katholischen Kirche oder von auch anderen Kirchen vorgelegt werden. Das heißt noch lange nicht, dass ich ein besserer Mensch bin. Und ich werde auch bitte nicht den Papst als Menschen verurteilen oder sagen, 500 Millionen Leute sind Vollidioten. Es ist nur, dass ich darauf einfach andere Schlüsse ziehe und dass ich auch andere Christen kenne, die es ähnlich sehen wie ich. Und ich denke trotzdem, dass in der Bibel sehr viel Wahrheit steckt, beziehungsweise ja, und deswegen halte ich an dem Glauben fest, was Aber dass ich nicht weiß, dass ich andere Glaubensrichtungen nicht kritisieren kann. Dann würde ich in diesem unaufgelösten Meinung steht gegen Meinung mich von euch verabschieden und euch für euren Anruf danken. Ja, dann müsst ihr noch ein Alles klar. Okay. Ciao. Tschüss, schönen Abend noch. Dann spielen wir jetzt mal. Puh. Ja, das scheint mir doch ziemlich quasi... Papst kompatibel zu sein, spielen wir mal Monty Python, oder? Every sperm is sacred. There are Jews in the world, there are Buddhists, there are Hindus and Mormons and them. There are those that follow Mohammed's books. I've never been one of them. I'm a Roman Catholic. And have been since before I was born. And the one thing they say about Catholics is they'll take you as soon as you're warm. You don't have to be a six-footer. You don't have to have a great brain. You don't have to have any clothes on. You're a Catholic the moment that came. Because every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Ground. God shall make them pay. 2,6. Fritz Info. Um 0.33 Uhr. Das Wetter nachts locker bewölkt oder klar. Es wird mit 3 bis minus 1 Grad ziemlich kalt. Am Tag viel Sonnenschein bei 8 bis 11 Grad, aber eben deutlich kälter. Jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Der deutsche Josef Ratzinger ist das neue Oberhaupt der katholischen Kirche, der neue Papst. Der 78-Jährige wird den Namen Benedikt der 16. tragen. Aus Rom berichtet Stefan Tröntle. Es ist die Sensation für Deutschland. Zum ersten Mal seit 1523 sitzt wieder ein deutscher Papst auf dem Heiligen Stuhl. Um 17.50 Uhr hatte weißer Rauch über dem Dach der Sixtinischen Kapelle das Ereignis angekündigt. Die Menschen begannen zu jubeln, auch wenn es noch eine Viertelstunde dauern sollte, bis die Glocken des Petersdoms bestätigten, dass die 115 Kardinäle tatsächlich eine neuen Papst gewählt haben. Nach gut 50 Minuten trat dann der Protodiakon des Kardinalskollegiums, Jorge Arturo Medina Esteves, auf die Loggia des Petersdoms, begrüßte die Menschen in mehreren Sprachen und verkündete das Habemus Papam. Wir haben einen Papst. Politiker in aller Welt haben auf die Wahl überwiegend positiv reagiert. UN-Generalsekretär Annan wünschte ihm Stärke und Mut für seine große Aufgabe. US-Präsident Bush lobte Ratzinger als Mann von großer Weisheit und Wissen. Enttäuscht zeigten sich Kirchenvertreter aus Lateinamerika, die die Wahl als eine Hinwendung des Vatikans Richtung Europa deuten. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Schaar, hat mehr Zurückhaltung bei der Speicherung von Daten gefordert. In seinem in Berlin vorgelegten ersten Tätigkeitsbericht warnte Schaar davor, dass moderne Technologien es immer besser ermöglichten, den Einzelnen heimlich zu überwachen. Als Konsequenz aus der Visa-Affäre hat die Union ein Frühwarnsystem gegen Schleuserkriminalität gefordert. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion legte in Berlin einen Gesetzentwurf über eine nationale Warndatei vor. Sie solle alle Personen erfassen, die bereits wegen Visamissbrauchs aufgefallen seien. Die Eismeeren Berlin sind erstmals deutscher Eishockeymeister. Im dritten Spiel des Playoff-Finales gewannen sie gegen Mannheim 4:1 und sicherten sich damit den Titel. Schalke 04 steht im DFB-Pokalfinale. In einem packenden Spiel gegen Werder Bremen gewann das Team mit 5:4 im Elfmeterschießen. Der zweite Finalist wird heute zwischen Arminia Bielefeld und Bayern München ermittelt. Der Verkehr auf Fritz 100 in Berlin, das ist der Stadtring Berliner Köln Richtung Wedding zwischen Wilmersdorf und Jakob-Kaiser-Platz. Wartungsarbeiten bis 5 Uhr in der Früh, die Autobahn ist voll gesperrt. Hey.

Angefahrenen Schulkinder waren das. Klang schon ein bisschen angefahren, oder? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So. Richtig zwei Papst-Fans zu kriegen, ist mir heute nicht gelungen. Wen haben wir hier? Frank und Mike. Hallo? Hallo. Hallo. Ihr wolltet euch auf die Anrufer vorher beziehen. Genau. Ja. In welcher Art denn? Ja, also, ich habe nur mal im Alten Testament irgendwie einen Hinweis gefunden, dass es auf Jesus zu schließen ist. Und zwar im Jesaja 7, kann ja nochmal nachlesen, und 9. Ja. Okay, und so viel dazu, ja, und dann, okay. Nee, worauf bezog sich dein Zitat jetzt? Was meintest du damit? Ja, weil der das so abgelehnt hat, und dann wollte ich nochmal sagen, es wird ja nicht konkret das Kreuz angebetet. Ja. In dem Sinne, sondern wir beten zu Jesus. Ach so. Ja. Du bist jetzt doch eher quasi Christ. Ja. Ja, wer denn jetzt eigentlich? Mike oder Frank? Mike. Und Frank? Der Frank, der glaubt so richtig gar nicht an Gott. Ah ja. Was heißt nicht so richtig oder gar nicht? Ja, so gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Mike aber schon eher. Mhm. Ja. Und ja, euch lag jetzt die vorherige Diskussion irgendwie im Magen. Ja, kann man so sagen. Ja. In welcher Richtung denn dir, Frank? Ich wollte sagen, dass man nicht Maßstab nehmen kann, wie viele Menschen an irgendwas glauben. Dass man daran jetzt richtig oder wahr oder irgendwie sowas in der Art festmachen kann. Ja, ich wollte jetzt auch nicht rein statistisch machen. Ich wollte sagen, ist doch aber schon mal irgendwie eine beeindruckende Tatsache. Und um 500 Millionen Leute zu mobilisieren, muss man ja doch schon irgendwas bieten. Ja, ja, aber man muss bedenken, dass in Deutschland mal mehr als 80 Millionen Menschen gewohnt haben und die alle an Endsieg geglaubt haben und der ist nicht gekommen. Ja, haben die alle geglaubt? Na, offiziell schon. Naja, offiziell. Darum geht's ja jetzt ja nicht. Es geht um die dran geglaubt haben und andere, die irgendwie nur mitgemacht haben. Und sagen wir mal, klar kann man immer sagen, naja, natürlich gibt's immer Millionen Menschen, die Scheiße machen. Aber wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, auch der christliche Glaube Leuten irgendwie Hoffnung gibt, Kraft gibt, irgendwas weiterzumachen, nett zu sein, sich für andere einzusetzen, dann ist es doch irgendwie was Tolles. Ja. Ja, ja, klar. Oder? Den Leuten. Das ist ja, da ist ja jetzt, sagen wir mal, der Nazi-Vergleich reicht ja nur irgendwie jetzt nicht, um, sagen wir mal, irgendwie den Katholizismus in Lateinamerika zu erklären. Oder? Nee, so ein Glaube gibt den Leuten jetzt, keine Ahnung, in so Entwicklungsländern schon, es ist für die ein Punkt, wo sie sich dran festhalten können. Weil die sind so jetzt übelst ausgebeutet worden und keine Ahnung. Ja, ja, aber vielleicht gibt es auch in Deutschland irgendwie jeden Mengen Leuten irgendwie Kraft klar, oder Punkt oder Hoffnung oder sich irgendwie festzuhalten. Und genau, denen gibt es also Kraft irgendwann. Vielleicht gibt es aber auch Leuten, denen es nicht beschissen gibt, irgendwie eine Großzügigkeit oder eine Aufmerksamkeit für andere. Ja, das ist nur individuell, aber man kann das halt nicht nach der Anzahl der Leuten festmachen. Nee, oder? Wollte ich so auch nicht machen. Trotzdem ja, kann man es aber auch nicht unabhängig von der Anzahl der Leute festmachen. Genau, das wäre der nächste Punkt gewesen. Und wenn er jetzt, selbst wenn du über Nazis redest, dann müssen die ja doch irgendwas gehabt haben, was jetzt nicht nur komplett Verblödung war, sondern was irgendwie die unmittelbaren Interessen oder irgendein Bedürfnis beantwortet hat. Ja, genau. Genau, und da kann man unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedlich beantworten. Ja. Und da kann man ja irgendwie auch überlegen, wie gelingt es meinetwegen der katholischen Kirche bestimmte Bedürfnisse? Naja, das ist eben der Punkt, dass es den Leuten irgendwo einen Halt gibt. In einer Welt, von der sie enttäuscht worden sind. Ist jetzt so, Mike? Bist du enttäuscht und deswegen musst du an Gott glauben? Ich glaube nicht. Moment, warte mal. Ja. Ob ich enttäuscht bin? Nee, überhaupt nicht. Im Moment nicht, nee. Und warum glaubst du dann an Gott? Warum ich an Gott glaube? Ja, nach der These von Frank darfst du das ja nur, wenn du ausgebeutet und enttäuscht bist, machen. umgedreht. Ich denke so, dass er sich nach mir gesehnt hat halt konkret. Also, dass er mich sozusagen gerufen hat, ja. Also, war halt auch eine Entscheidung zu glauben, ne? Ja. Ja, genau. War eine Entscheidung, aus einer Enttäuschung heraus. Nein, eigentlich schon immer als Kind. Also schon als Kind habe ich geglaubt, meine Eltern waren Atheisten. Von daher ist nicht dieser typische Weg. Frank, wann hast du dich letztes Mal mit jemandem unterhalten, der definitiv an Gott glaubt? Das ist gar nicht so lange her, weil um mich rum Spackenhaufen so eine Leute. Was nochmal? Ja, um mich rum sind Haufen so eine Leute, die so an Gott glauben. Ja und? Ist das schlimm? Nee, das ist gar nicht schlimm, aber... Aber? Na, nix aber eigentlich. Aber du hast aber gesagt. Ich habe aber gesagt, weil ich irgendwie noch fortführen wollte. Wie? Ich wollte den Satz noch zu Ende bringen. Aber ja, mach. Ja, aber macht eigentlich nichts. Gegen die Leute ist jetzt so nichts einzuwenden, weißt du? Mhm. Ja, ja. Das sind nicht die Leute, die irgendwie ausbeuten oder was. Oder, keine Ahnung, Inquisition ist schon gefallen. So der einfache, das ist einfach der einfache Mann auf der Straße, der will nichts Böses. Der kann an Sachen glauben, an was er will, meinetwegen. Der will einfach nichts Böses. Aber wenn du Leuten die Macht gibst und die... Ja, weiß man, ich kenne ja noch einfache Menschen auf der Straße, die Obert böse wollen. Hallo? Ja. Kann ich nochmal dazu sagen, ganz kurz? Ja. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass es, so wie der Vorredner gesagt hat, also selbst im Alten Testament steht auch so zum Beispiel drinne, dass eigentlich Gott gar nicht wollte, dass es irgendeinen König gibt, einen König der Juden oder sonst irgendwas, sondern eigentlich sollten die sich leiten lassen von dem Geist Gottes. Finde ich auch noch so eine Sache. Also eigentlich lehnt, denke ich mal, die Schrift bestimmte ja Obrigkeiten ab, insofern. Mhm. Also, soweit ich weiß, ja. Ja. Ja, naja, ich glaube, wir werden das ganze Gottesproblem in der heutigen Sendung nicht mehr lösen, oder? Nö, überhaupt nicht. Also, nee. Wird ja nie enden, ne? Genau. Aber, ja, weiß man nicht. Vielleicht endet es auch. Weiß man ja nicht. Ja. Aber, irgendwann... Am Ende aller Tage. Immerhin, dauert schon 2000 Jahre. Was ja auch schon mal ein Argument ist, oder? Ja. Genau, was man nicht gering schätzen sollte. Nee. Okay, ich danke euch beiden für euren Anruf. Anruf. Geht ja? Schöne Nacht noch. Ja, schade. Naja, gut. Also, tschüss. Ja, ich habe jetzt hier noch das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Das würde ich gerne spielen. Wen es jetzt noch drängt, wirklich was zu sagen, der soll sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, und hier ist es dann, das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Ja, hallo Kuttner, hier ist Olli. Ich wollte eigentlich nur mal sagen, dass du und deine Sendung in gewisser Weise... doch schon ganz, wenn man bedenkt, in der Situation, in der du dich befindest, den Umständen entsprechend auf der gewissen Art und Weise, also jetzt von einer Skala von 1 bis, also, dass du, wenn man das jetzt weglässt, also ich sagen, ach Kuttner, du bist in Ordnung. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Mit den Telefonbüchern, also das mitverfolgt hat, Kuttner hat recht. Das ist eigentlich immer so. So sieht's aus, ja. Bei der Benutzung des Mobiltelefons, also den Ausdruck Handy, der ist mir so blöde, den brauche ich nicht. Ich finde es blöde, wenn sich Deutsche einen englisch klingenden Ausdruck erfinden, der aber in englischsprachigen Ländern gar nicht in Gebrauch ist. Also ich sage grundsätzlich Mobiltelefon. Und meine Vorsicht ist die, beim Sprechen, da entferne ich das Gerät vom Ohr und spreche direkt in das Mikrofon rein, weil beim Sprechen ist diese kleine Antenne nun mal eine Sendeantenne. Und wegen der sehr hohen Frequenz bedeutet das, dass sich das Gehirn beim Sprechen anwärmt. Oh, das ist ja schön. Das war endlich einer Piepsart. Ich bin hier gerade irgendwie unterwegs und chatte mit dem Telefon und ich hat mir gerade mal hierhin vermittelt. Also das mal ein Piepel, ist ja schön. Hey, ja, mal kurz ausruhen. Aber irgendwie muss ich weiter. Also wie geht's denn jetzt weiter? Hast du da jetzt, also irgendwie, also ich muss ja, also irgendwie brauche ich ja sozusagen neues, also so ein, weiß ich nicht, wie nennen sich das, Informationsbaustein oder sowas, oder so eine Art Vision, so, vielleicht auch so den Lichtblick, oder weiß ich nicht, ich weiß ja auch nicht, dann gib mir mal einen Tipp, oder ich weiß ja nicht, wo ich immer da bin. Also gib mir mal alle einen Tipp, ich weiß ja nicht, wenn ich rede, wahrscheinlich mit dem Welt, aber das ist ja nicht schlimm. Aber der dann so irgendwie dafür dann zuständig sein müsste doch eigentlich dazu so in der Lage sein, mir so den Lichtblick sozusagen zu geben. Aber ich meine, ich scheiße drauf, bleib hier sitzen und dann ist gut. Hab dann Pech, wa? Und sitze ich hier rum und dann, naja. Das ist ja gerade die Diskussion über die Einführung des Ethikunterrichtes in Berlin. Das finde ich eine sehr gute Sache, dass der auch nicht abgewählt werden kann. Nach meiner Auffassung sind die staatlichen Schulen doch nicht dazu da, um Unwissenheit und Aberglauben zu verbreiten, sondern das Gegenteil davon, nämlich Aufklärung. Jo, hier ist der Paul. Und ich wollte bloß sagen, dass das Bildungssystem ziemlich miserabel ist, denn ich weiß jetzt, dass meine Deutschlehrerin keine Peilung von dem Buch Die Abenteuer des Werner Holz hat und immer schön Tee trinken. Ich wollte nur kurz anmerken, dass es 23.23 Uhr ist. Das könnte ja manch einen zum Nachdenken anregen, sage ich jetzt mal. Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Welch plötzliche Lust. Ich bin nur Lust. Meine Hände haben, zuerst nur mechanisch, an meiner Brust zwei Frauenbrüste geformt, als wären sie dort aufgepropft worden. Ich war glücklich. Ich mache die Bewegung wieder und ich fühle mich glücklich. Eine richtige Schwangerschaft. Ich bin gefüllt. Ich nehme die Hände weg. Ich, eine Sie, ist gefüllt. Ich beginne wieder. Ich streichle diese beiden Brüste aus Luft. Sie sind schön. Sie sind schwer. Meine Hände halten sie wie Gewichte. Fremd bin ich eingezogen. Fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen. Mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe. Die Mutter gar von ihm. Nun ist die Welt so trüb, der Weg gilt im Schnee. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gilt im Schnee. Ich kann zu meiner Reise nicht wählen mit der Zeit, muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Es zieht ein Mond in Schatten als mein Gefährte mit. Und auf den weißen Mart such ich des Wildes Tritt. Und auf den weißen Matten such ich des Wildes Tritt. Soll ich länger feilen, lass mal nicht Trieb hinaus, lass ihre Hunde heulen vor ihres das Herrenhaus. Die Liebe liebt das Wandern. Gott hat sie so gemacht. Von Ein und dem Anderen, feins Liebchen, gute Nacht. Von einem zu dem Anderen, feins Liebchen, gute Nacht. Barbara Thalheim war das mit einem Song, der dem einen oder anderen vertraut vorkommen mag und der eine gewisse Ähnlichkeit mit dem jetzt folgenden hat. Ich verabschiede mich, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Tschüss, schöne Woche oder sehen uns am Donnerstag in der Volksbühne zum Videoschnipsel-Vortrag. Und ansonsten würde ich mal sagen, naja, dann freuen wir uns mal auf 3, 4, 5, 8, 12 schöne katholische Sprechfunksendungen hier in der nächsten Zeit, oder? But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Tür.